Moin und hallo zu, na, ich will noch nicht den offiziellen Namen nennen, weil das folgt erst später, weil jetzt nochmal ein Special, aber der MTV Game One Podcast Special diesmal, Thema Gamescom. Ich bin der Gregor. Hallo, ich bin Budi. Und der Simon. Und der sich immer noch wundert, welchen Namen wir denn haben. Ich habe da gar nichts mitgekriegt, aber gut. Ich weiß es schon. Ich bin Wolf, ja, und ich weiß es schon. Wolf, verdammt. Ja, rate doch mal, Simon. Ha. Ich habe keine Ahnung, Lauschangriff. Fast. Plauschangriff. Der Game One Plauschangriff. Der Plauschangriff wird es. Ja. Ah, der Name hat mal rotiert hier. Der Name hat mal rotiert und den fand ich so gut, dass ich gesagt habe, den nehme ich jetzt einfach. Ja, und da Gregor das alles gehört, kann der das einfach so entscheiden? Genau, ich kann ja auch nicht sagen, dass es jemand mal irgendwo ins Forum reingeschrieben hat, weil ich es rausgeklaut habe. Nein. Sehr gut. Aber ein kleiner Applaus an Gregor. Das ist schwer mit diesem Mikro in der Hand. Wenn ihr wüsstet, womit ich gerade klatsche. Ja. Womit ich dich klatsche. Und jetzt, Wolf, zieh wieder die Hose an, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Es riecht auch schon ein bisschen. Egal. Worüber wollten wir gleich reden? Wir wollten reden über die Gamescom. Ich werde mich noch weiter über den Podcast am Ende kurz äußern. Also das sparen wir uns danach auf, wie es dann offiziell weitergeht. Aber Thema heute Gamescom 2009 oder die allererste Gamescom überhaupt. Wir haben sie überlebt. Es war wieder verdammt knapp. Ja. Für unser geistiges und körperliches Wohlbefinden. Ja, für die Leber vor allem. Ja, ich kann's auch immer dann kaum glauben, wenn wir dann wieder zurück sind von der Gamescom. Jetzt sind wir ja ungefähr fast eine Woche wieder hier. Wir haben zwei Sendungen produziert. Besser gesagt, der Trans hat zwei Sendungen. Ja, das vergisst man ja gern. Wer da wirklich daheim sitzt und den ganzen Scheiß dann organisieren und machen muss, beim ersten Mal 7 Stunden Material, beim zweiten Mal nur 5, was ja besser ist als letztes Jahr. Und nicht beim ersten Tag. Ne? Ja, weil beim ersten Tag war es hart, irgendwie 12 Stunden Material. Ey Mann, filmt mal weniger. Und heute war es wirklich mehr, könnt ruhig ein bisschen mehr filmen, ich bin ja ganz gut durch. Also alle werden professionalisiert durch die Gamescom. Genau. Wir sind ja schon nicht, also viele von uns natürlich, außer mir, alle im anderen Kontext als mit Game One für große Messeberichterstattung habe ich ja schon mal gemacht, habe ich gehört in den letzten Jahren, aber jetzt so die 3 GCs, die ich hier bei Game One miterlebt habe, ist natürlich immer wieder hartes Zeug, aber man wird natürlich, ich will das Wort professioneller nicht benutzen bei uns. Nee, ist es auch nicht. Man wird erfahrener. Was heißt denn hier, es ist nicht professionell? Psst. Ja, siehste, also, damit hast du hier schon selber das Knie abgesägt. Ich finde das, ihr habt gesagt, es wäre nicht professionell. Ich finde das viel einfacher. Wenn du sagst, es ist nicht professionell, dann brauchst du auch nicht so professionell zu sein. Wir sollten unser Licht dann nicht unter Scheffel stellen. Ich finde, wir haben die verdammt nochmal coolste Berichterstattung der Gamescom gemacht. Auf der ganzen Welt. Ja, natürlich. Weil wir sind die NASA. Bei uns gab es keine Trailer, die braucht man nicht sehen. Wir wollten die Game One Hotel Show sehen. Bei uns waren wir die Trailer dementsprechend. Aber wir sind jetzt. Warte mal, das Messer in meinem Rücken, gehört das an euch? Was? Nein, ich fand die Hotel Show super. Super. Hotel Show. Ich hatte eine lustige Zeit. Hotel Show ist ein gutes Stichwort. Wer während der GC bei uns auf der Seite drauf geguckt hat, ist. Ich hatte mal angedacht vor der GC, dass ich vielleicht Podcast vom Hotel aus mache, in der Form, dass man den Tag vielleicht nochmal zusammenfasst, damit was Tagesaktuelles da ist. Aber wir hatten eine Idee, die dann nochmal weitergegangen ist. Das war die Game One im Hotel Show, die auch auf der Seite gelandet ist. Ich würde es nicht Idee nennen, ich würde es Desaster nennen. Aber also sehr sympathisch. Haben unterschiedlich aus. Ich fand es schön. Das Schöne ist, es gibt ja auch Folgen, die nicht ausgestrahlt wurden. Das bleibt bitte auch so. Und deswegen nenne ich es Desaster. Ja, das ist das Tolle an der Hotelshow. Eine Show, die mehr Folgen hat, die nicht ausgestrahlt wurden, als die ausgestrahlt wurden. Ich glaube, das ist normal, oder? Nee, es ist zwar schon normal, aber es war angedacht gewesen, dass wir euch jeden Abend... Man muss aber sagen, wir haben lange gearbeitet, dann kommt zu heim und du willst... Ja. Weg zur nächsten Party und keiner hat so richtig Zeit. Alle müssen irgendwie noch duschen und sich anziehen und umziehen. Außerdem bist du mental wirklich matschig. Wir haben vorher noch geredet über die Spiele. Also für Game One. Also wir waren dann wirklich in so einem extrem. Eigentlich waren wir, als die Hotelshow sollte eben das sein, dass wir am Abend mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sowas zusammenfassen, was am Tag passiert ist. Nur nach 10, 15 Stunden Messe plus nochmal eben alles abgehandelt, weil das ist, was wir am Ende des Messetages immer drehen, unsere Eindrücke, unsere Gespräche und so weiter darüber. Da nochmal sich im Hotel hinzusetzen, vielleicht spät abends, da bist du mental leer. Und mental leer, aber alkoholisch voll. Ja, das ist eine schlimme Kombination. Ja, und deswegen holen wir das jetzt nach. All das, was wir verpasst haben, aus den Gründen, mentale Leerheit und schon wieder mit Alkohol. Also für alle Leute, es freut mich, wenn ihr Spaß gehabt habt mit der Hotelshow, aber natürlich haben sich auch einige Leute... Nicht erwartet. Eben. Wir können es auch nicht verstehen. Für all die Leute, nein, die meinten, war schon lustig. Ja, ja. Klar, das ist auch gemein. Für alle Leute, die meinten, dass die war ein wenig inhaltslos, da wollen wir hier mal ein bisschen Inhalt bieten und einfach Eindrücke von der GC, Messeeindrücke, Spiele vielleicht sogar, was... glaube ich, ganz nett wäre für so einen Videospiel-Podcast. Ach ja, da haben wir jetzt in diesem Podcast ja auch schon ordentlich gut vorgelegt, die ersten 5 Minuten. Ja, aber das, ja. Da kann man sich ja einfach so durchklicken, weißt du? Intro plus ständiges Gelaber. Genau. Das ist ja immer ein kleines Männchen, das sich hinsetzt und dann aufschreibt, wo Achtung, was ist. Achtung, da ist er! Der ist mal jetzt gerade wieder vorbei und klingelt. Ich meine jetzt mal, der kommt wirklich jedes Mal. Ja. Obwohl ich doch nicht 5-mal am Tag, der kommt immer dann, wenn vielleicht wir Podcast ist es, vielleicht ist es so ein bisschen wie bei der Truman Show, das ist alles inszeniert. Ja, wirklich, so ja. Und, okay, schick den Eismann rein. Sie sind mit dem Intro durch. Ich frage mich wirklich, ob ihr vielleicht Schauspieler seid. Und ja, das ist gut. Alles hier eine Farce. Ja, so siehst du, so weit nicht. Ist es schon gekommen. Ja. Zurück zum Thema. Spiele. Und oh Gott, ja. Hi, ist Eismann. Und wir werden dementsprechend besser bezahlt als Schauspieler, hoffe ich mal. Das stimmt nicht. Nee, das stimmt gar nicht. Hey, nee, mach doch mal alles, was du hier okay, kannst. Spiele. So. Gregor lässt sich ablenken. Weißt du? Gregor lässt sich ablenken, ja, der Eiscreme-Mann. Zurück zur Gamescom, das erste Mal in Köln. Zurück zur Gamescom, zum ersten Mal in Köln. Wie fandet ihr es? Da muss ich ich muss nur kurz einhaken mit einer Frage direkt. Darf man die jetzt eigentlich noch weiterhin GC nennen? Ja, also ist das, Leipzig war ja auch zu Recht, kann man ja auch mal sagen, ein bisschen beleidigt. Das ist eine sehr, sehr gute Messe. Die haben das ja über Jahre hinweg aufgebaut. Und also auch mal dicken Respekt nochmal im Nachhinein. Leipzig ist ja, also ja sehr, natürlich. Sehr geil geworden über die Jahre hinweg. Von daher echt, mal ganz, ganz sarkastisch, sarkasmusfrei, das hat ja sehr gut geklappt. Und ich glaube, die Leipziger waren da so ein bisschen vergrätzt. Also und deswegen reagieren die jetzt beleidigt, wenn man sagt, die GC. Sagen wir so, aber ich meine, alleine, dass wir uns die Frage stellen, und das ist auch wirklich so, wir im normalen Sprachgebrauch haben wir immer GC gesagt, weil es einfach die Abkürzung war. Ja. Aber letztendlich, jeder korrigiert sich, weil es ist halt die Gamescom. Und dieses Wissen haben halt auch die meisten Leute. Aber letztendlich, das hat die Gamescom ja dann relativ clever gemacht in die Kölner Messe. Auch ihr Kürzel ist halt GC, nur halt in kleinen Lettern und nicht in großen Lettern. Also es wird sich früher oder später, und es ist ja schon soweit, dass jeder auch genau diesen Begriff weiterverwenden wird. Gerade die internationale Presse, die Kollegen von Game Trailers und alles, jeder benutzt das Logo, das offizielle Logo, das ist halt wirklich nur GC. Also das ist letztendlich, da sind wir wahrscheinlich wesentlich befangener, weil wir einfach schon Jahre in der Vergangenheit immer nach Leipzig gefahren sind, unsere eigenen Traditionen da haben, unsere eigenen Geschichten erlebt haben. Das ist einfach so eine, ja, weiß ich nicht, eine kleine Glaubensfrage, ob man das jetzt GC oder Gamescom oder Gamescom. Ich denke auch, da sollte man vielleicht, also was eine Abkürzung angeht, vielleicht doch relativ entspannt bleiben. Wir nennen das auch mal gerade sein lassen. Wir nennen das einfach weiter GC. Eben, also auch wenn es die GC an sich, ja, also die Games Convention natürlich immer noch gibt dieses Jahr, die nur dieses Mal ein bisschen anders eben aussah. GCO. Games Convention Online dementsprechend. Ja, du hast ja gar keine Ahnung. Ich war ja auch nicht dort, aber du warst dort, ne? Ja, dementsprechend, da passt es ja, du kannst uns ja mal sagen. Wo sind die Movies davon eigentlich? Also, dadurch, dass das... Am Big Point Stunt. Ja, Am Stunt. Stunt. Schlüsselbänder, T-Shirts. Was ist denn noch übrig geblieben auf der Messe von der GC, die wir jetzt in Köln hatten? War schon hart. Ich bin echt rumgerannt und habe einfach mal, lustigerweise, die Kamera nicht funktioniert, mit der ich da war. und das hat hat die Berichterstattung von Leipzig ein bisschen schwierig gemacht. Aber es war schon so, dass der erste Eindruck, und das hat jeder aus der Industrie bestätigt und auch sehr viele der Besucher tatsächlich, es ist erstmal was Trauriges gewesen, weil mein Gott, von 250.000 Leuten und extrem großem Remi-Demi, die ganze Stadt bereitet sich auf die Messe vor, auf grob geschätzt 50.000. Ich glaube, im Endeffekt, die Auszählung hat 52.000 Besucher über die gesamte Zeit ergeben. Es gab so gut wie kein Laufpublikum, es gab eigentlich nur eine Halle, die offen war. Eine zweite Halle hat dann so ein bisschen Entertainment gezeigt, wieder das Leipziger Footballteam, man konnte wieder Go-Kart fahren und so weiter und so fort, aber effektiv gab es nur diese eine Halle. Und in dieser einen Halle, es war halt alles Online-Browser-Games, ne? Da gab es schon echt ein paar nette Titel zu sehen, gar keine Frage, darum geht es auch gar nicht, aber man war so schnell durch. Da hat keiner hatte Lust gehabt, musste man auch nicht, sich für irgendeinen Titel anzustellen. Gut, die World Cyber Games waren da, das heißt, die E-Sportler waren dort nicht schlecht vertreten, sag ich einfach mal. Da war es auch immer voll, aber so viele Besucher wussten gar nicht, dass die Games Convention jetzt nur online stattfindet, in Anführungsstrichen. Es waren so viele Leute da, die haben von dem ganzen Remi-Demi nichts mitbekommen und ich habe die dann gefragt, ja, ey, was willst du denn gleich angucken? Ja, StarCraft will ich sehen, FIFA 2010 will ich sehen. Nein, und die haben sich total gefreut. Und dann habe ich wirklich nur die Frage stellen müssen, ja, aber du weißt schon, dass es das dieses Jahr hier alles nicht gibt. und dann ist ihnen erstmal komplett der Vorschlaghammer aus der Gehirnwindung gesprungen, wie man so schön sagt. Ja, genau das sagt man. Genau. Da springt dir der Vorschlaghammer aus der Gehirnwindung. Jürgen, nee, ich war dort extern unterwegs, stand deswegen auf der Bühne, habe die ganze Zeit T-Shirt rausgeworfen, deswegen habe ich leider selber nicht so viel mitbekommen. Aber das war einfach, es war sehr traurig, weil du hast letztendlich dieses Laufpublikum und diese Grundstimmung war total betrübt, weil es einfach viel weniger Gruppendynamik gab. Also warum ist ja auch klar, es war zu wenig da. Würdest du denn sagen, dass das vielleicht so die letzten Nachzuckungen einer eigentlich schon toten Messe sind oder denkst du, dass sie sich vielleicht wieder berappeln, nur halt mit einem anderen Schwerpunkt? Ein anderer Schwerpunkt, also gut, es ist ja strategisch von denen so gesetzt, dass sie sozusagen einen anderen Markt sozusagen kriegen möchten. Und so aber denkst du, ich glaube schon, ich glaube nicht, also ganz ehrlich, die Games Convention Online wird es nächstes Jahr wiedergeben und die werden die Ausrichtung ein wenig weiter verändern und ich glaube, dass es aber auch Sinn macht. Ich fand die Ausrichtung auch schon ganz gut. Auf jeden Fall. Das ist ja die Nische, die eine Messe, die auch für alle Games ist, gar nicht so direkt füllen kann, weil es einfach so viel Material gibt. Es gibt so viel Multiplayer-Spiele. Eben, total sinnvoll. Wenn du an Multiplayer denkst, was auf der Gamescom jetzt gewesen ist, mit StarCraft hier mit 4-5 Stunden Wartezeit, damit du das da ausprobieren kannst. Sowas sollte man aussondern, weißt du? Also ich meine einfach nur, dass es auf der GC gibt und auf der Gamescom, dass die Leute sich vielleicht die Schlangen teilen oder so, weil das ist ja das war unglaublich. Wer will denn 4 Stunden an? Obwohl, das ist ja wie Phantasialand, wo du anstehst. Ja, kurz, ganz ehrlich, ich glaube, die Schlangen, die du für StarCraft hattest in Köln, sind bis ins Leipzig reingereicht. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch sagen, also die Ausrichtung ist absolut sinnvoll und die Games Convention hat meiner Meinung nach immer noch einen sehr guten Vorteil und da sollten sie jetzt reinstarten. Und das bedeutet nämlich wirklich dieses, sagen wir, neutralere, was die Games Convention für mich auf jeden Fall immer noch beweist. Kölner Messe war sehr, du hattest alle große Stände, es war alles sehr, sehr stark gebrandet, das war in Leipzig auch immer so, aber Leipzig hatte trotzdem immer noch sozusagen den Versuch, dieses ganze kulturelle Drumherum weiter auszubauen. Also, hat die Kölner Gamescom jetzt auch gehabt? Ja, aber ich meine, du meinst jetzt im Direkten wahrscheinlich so Sachen wie Stände der BPJM oder alte Konsolenklassiker ausgestellt, die gab es aber auch, die hast du vielleicht nur nicht gesehen, das sind so diese kleinen Stände, die einfach so wie Essensstände an irgendeinem, weißt du, an einem Jahrmarkt sind, das so die kleinen Sachen, die auch dazu gehören und die gab es auch, da hast du wahrscheinlich es einfach aber nicht gesehen. Aber man muss wirklich wissen, wo sie sind. Genau. Also das ist so, wenn die Games Convention Online jetzt bestehen will, dann sollten sie eigentlich das tun, die sollten viel mehr in Richtung Entwicklung gehen und das habe ich persönlich leider nicht mitbekommen, weil ich einfach keine Ahnung davon habe, aber die GCO die gibt es ja immer noch, die Developers Conferences und so weiter und so fort. Und da passiert im Moment super viel, weil der Online-Markt einfach erschlossen wird. Die Online-Games, das ist ja, ich meine, gut, es gibt diese ganz tollen Zahlen, wie viele Leute Browser-Games spielen. Wir sind da ja komplett in einer anderen Nische drin, weil wir sind halt, ne, wir sind AAA-Titel gewöhnt. Spielen Browser-Games. Das mache ich damit. Da kann man eine Menge Spaß mit haben. Artikel schreiben sollen. Und ich habe hab jetzt halt auch auf der GCO tatsächlich das erste Mal richtig mitbekommen, wie hochqualitativ diese Dinger inzwischen geworden sind, die man wirklich nur per Client spielen kann. Und das geht halt weg von meinem ursprünglichen Wissen, da hast du mal einen Ragnarok oder sowas zu wirklich komplett 3D-basierten Browser-Spielen, die du wirklich im Browser spielen kannst. Und das ist halt eine Entwicklung, die wird im Moment meiner Meinung nach total unterschätzt, weil halt wirklich, wenn du Gamescom mit der Games Convention vergleichst, ist, ne, 250.000 zu 52.000, das fällt halt flach, aber die Ausrichtung ist die richtige. Deswegen, ich glaube nicht, dass es jetzt das Nachwehen ist oder das letzte Kratzen am Katzenbaum, bevor er abbricht. Katzenbaum des Todes. Richtig, ja. Sondern ich glaube schon, sinnvolle Strategie und wenn Leipzig sich richtig anstellt, und das tun sie meiner Meinung nach, dann wird es das nächstes Jahr geben und die werden nächstes Jahr stärker sein als dieses Jahr. Genau. Und wir drücken die Daumen. Also wir drücken die Daumen. Ja, okay. Das ist echt gegönnt. Zur aktuellen Messe auch genau, die gab es ja auch noch. Genau. So, ich weiß nicht, ob viele Leute eingeschlafen sind. Mach mal weiter jetzt. Also nein, die hören nur nebenbei zu und spielen Browser Games wahrscheinlich. Ja. Waren das 8 Minuten? Yes! Mindestens. Fast 8 Minuten. Gefühlt auf jeden Fall. Das tut mir leid. Nein, ist okay, dafür bist du ja da. Aber die Zeit muss man sich auch jetzt mal nehmen. Jetzt gehe ich wieder. Ab von Leipzig zu Gamescom nach Köln wieder zurück. Dort natürlich die ersten Eindrücke, die wir dementsprechend von der Messe hatten. Ich habe natürlich nicht so viele jetzt in Leipzig miterlebt, 2-3 als Besucher und die paar, die ich hier dann für die Sendung mitgemacht habe, aber im Endeffekt, ich will auch keinen jetzt so zu nahe treten oder so weiter, aber eigentlich ist ja gehupft wie gesprungen, wo die Messe stattfindet, weil so ein großer Unterschied war da jetzt nicht wirklich. Ja, aber erinnere dich an letztes, ich will ganz kurz sagen, Budi, erinnere dich an letztes Jahr. Natürlich hast du recht, von der Optik her kein Unterschied, ist eine Halle, da wird es aufgebaut, fertig. Das sieht immer gleich aus. Man kann sogar so weit gehen und sagen, die Stände hätten genau so auch in Leipzig gestanden, weil die werden ja von Messebauern gemacht und dahin transportiert, fertig. Aber denk mal an das Klima und denk mal daran, dass wir 36 Grad draußen hatten und wie es drin war und wie es draußen war und wie es letztes Jahr auf der GC war. Ey, ich bin rumgelaufen, mein Hemd war schweißnass. Oh wirklich, ja. Komplett. Ich meine, ich schwitze eh ganz gern mal. Man riecht's auch. Danke. Nein, dass ich daran nicht gewaschen ist, tatsächlich. Aber das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema. Es ist wirklich nicht gewaschen, oder? Es ist wirklich nicht gewaschen, deswegen sind ja auch diese Flecken. Ja. Egal. Voll ja, darüber wollten wir nicht reden. Aber nee, hör auf, mein T-Shirt anzugucken. In der Form, du hast gerade an Lecken, ich hab echt... So, Moment, so, wie du da so kurz, weißt du, so dran leckst und nicht gewaschen. Also so mit so einem Colombo-Blick. Ja, ich find's lustig. Das ist McTasty. Ich find's großartig, wie Gregor gerade guckt, um das Thema wieder abzulenken. Ja, das ist total lieb. Ja, scheiße, verdammt. Okay, so, jetzt aber mal hier, die Flecken sind, nee, du hast natürlich recht mit der Klimatisierung, das sind eben Details, eben sowas. Ich meine, naja, wichtige Details tatsächlich. Es sind Details, aber also, die sind sehr wichtig. Ich glaube, ganz blöd gesagt, das sind die Kleinigkeiten, weil letztendlich eine Messe ist eine Messe, eine Spielemesse, eine große Spielemesse wird sich auch so nicht verändern. Und letztendlich, aus unserer Perspektive, wir sind auch genauso wie letztes Jahr rumgerannt wie bescheuert und haben uns die Top-Titel angeguckt und haben die Grundstimmung mitbekommen. So. Und die Grundstimmung war auch in Köln genauso wie in Leipzig. Alle haben sich gefreut, dass einfach mal an 4 Tagen komplett Remi-Demi nur Games am Start sind. Und deswegen drehen ja auch alle durch und deswegen als Besucher stellt man sich auch 4 Stunden in die Warteschlange an, weil das möglich ist. Die Grundstimmung war da, aber ey, ganz ehrlich, einfach nur von dem Messegelände Leipzig gegen Köln, das ist halt ein großer Punkt. Diese Glastubes, die sie in Leipzig immer hatten, die haben ja das Klima, das war wie so ein Biotop, nur eben nicht technisch so weit ausgereift, dass es halt für die Menschen da rumrennt. Funktioniert. Ja, du wirst drin gekocht sozusagen, wenn du darüber gehst. Da werden dann pralle Leiber gekocht in ihrem eigenen Schlitz. Ich habe auch immer darauf gewartet, dass irgendwie so Affen sich dann so von einer Liane zur anderen schwingen, so exotische Vögel so um mich rumschwirren. Die könnten unter der Achsel des einen oder anderen Messebesuchers durchaus entstanden sein im Laufe der Zeit, aber dafür war die Messe nicht lang genug. Du meinst, die sah besser aus im Grunde, aber war dadurch eben mehr so Treibhauseffekt. Da hast du aber recht, es war tatsächlich, die in Köln ist nicht so hübsch gewesen, also das Drumherum, das Messegelände an sich fand ich jetzt nicht so hübsch, da gab es irgendwie in Leipzig diesen schönen Liegeplatz mit dem Wasser, das ist schon was anderes. Architektonisch, das Gelände in Leipzig ist echt schöner. Ja, und ganz, das war halt, also für mich war es immer was Schönes, wirklich rauszufahren, aber das ist auch eine Geschmackssache, für mich persönlich war es aber auch so, Leipziger Messe war dann auch die Leipziger Messe, da fährt man hin. Das fanden einige Leute blöd und haben gesagt, das ist eine scheiß Infrastruktur, aber letztendlich fand das gut. Das war alleine schon das Happening, da hinzugehen. Und die Kölner Gamescom ist halt mitten in der Stadt, was, wie gesagt, infrastrukturell ganz toll ist, aber trotzdem... Und auch bequem natürlich. Ist ein bisschen weniger dieser Happening-Charakter, den ich in Leipzig verspürt habe. Ja, es war auch ein bisschen, natürlich, auch wenn man jetzt wieder gemeint ist, wird man sagen, die Leipziger hatten sonst nichts außer der Gamescom. Ja, aber es ist doch auch so. Es ist doch wirklich so, mein Köln ist eine große Stadt, die haben hunderte von Messen, glaube ich. Ja. Medienstadt. Lief die Gartenmesse und so weiter und so fort. Du hast es natürlich auch wirklich, wenn du nicht in der Nähe der GC wirklich gewesen bist, hast du auch eben nicht wirklich mitbekommen, dass da gerade GC ist. Also alles, was ich in Köln gesehen habe, waren dann Wahlplakate hauptsächlich und die Strombergbrücke höchstens. Ah, oh, die ist schön. Genau, die Stromberg. Dass ich kein Foto von mir auf der Strombergbrücke habe, ich Idiot. Wir werden es nächstes Jahr spätestens wiederholen. Nächstes Jahr wird sie dort nicht mehr stehen. Aber im Gegensatz zu Leipzig, wenn du in Leipzig gewesen bist, während die Gamescom ist, dann war dort Gamescom. Da war überall Gamescom. Nicht nur in der Nähe vom das Gelände, stimmt. Sondern auch so weit, wie wir weg waren, wo wir eine halbe Stunde reinfahren mussten. Ja, das stimmt. Du bist aus dem Hauptbahnhof getreten in Leipzig und da standen schon die ersten Stände und riesige Plakate, Games Convention. Alleine letztes Jahr Sony Little Big Planet, ein riesengroßer Sackboy, der einfach mal kompletter innerhalb des Brunnen stand und einfach Goodbye Leipzig, danke Leipzig. Das zeigt ja schon alles. Und es war ein anderer Vibe. Wenn du eine Geschichte einwerfen willst, make it. Weil ich wollte weiterziehen von diesem Gedankenstrang. Ich wollte die Geschichte einwerfen, wie wir irgendwie, also ich nenne jetzt keine Namen, aber mehrere Game One-Leute besoffen irgendwann in ihr Hotel kamen und die Idee hatten, wir klauen jetzt diesen scheiß Sackboy. Das war so lustig. Wir hatten uns das alles schon ausgemalt. Es wäre so lustig gewesen, wenn wir moderieren, so von der, also im Studio und so, ja, und übrigens, kuriose Geschichte, der Sackboy wurde geklaut in Leipzig und im Hintergrund steht der halt, weil der ist halt 8 Meter groß. Das wäre so lustig gewesen. Gefesselt und geknebelt. Also nicht wir, also. Kommen wir aber dahin und dann treffen wir nicht nur Leute, die dieselbe Idee hatten, was es ja noch lustiger macht, sondern der war auch gesichert, der war mit Drähten und allem natürlich. Ja, aber ich habe gedacht, da denkt doch keiner dran. Wir waren das ja auch nicht. Erstens, wir waren das nicht. Wir waren schon sehr überrascht, als wir dann gemerkt haben, dass er halt auch nicht so von alleine steht, sondern da war als die ins Hotel und alles, gekommen sind und davon erzählt haben, ja, da haben wir einfach so geguckt. Was für eine gute Idee. Die Leute, die maskierten. Aktion. Also ich... ich wollte ganz kurz, Entschuldigung, ich wollte diesen Gedankenstrang noch zu Ende führen. Ich bin nach Leipzig gefahren. Ich bin da selber am Dienstag angekommen, bin aus dem Bahnhof gestiegen und es war nichts. Es war nicht eine Games-Werbung da. Und das hat mich so frustriert irgendwie, weil es ist halt wirklich gewohnt, inzwischen, also für mich, wie gesagt, jetzt, glaube ich, das war meine 5. Games-Convention dieses Jahr. Also auch noch nicht so viele erlebt. Aber trotzdem, es war immer so, dass die komplette Stadt Leipzig wie so offene Arme, ey, das ist Thema ist geil, los, kommt rein, habt alle Spaß. Und alle in Leipzig waren darauf gedrillt. Ich habe Hotelfachleute, also die Leute, die am Hotel unten stehen, gefragt, wie sie das finden. Ich habe mit einem Taxifahrer geredet, der sich unglaublich krass gegen die Politik und gegen die Stadt geäußert hat, weil er meinte, so viele Fehlentscheidungen. Er hat verstanden, das war ein Taxifahrer, man hat ja immer schön Klischees über Taxifahrer, aber der wusste so viel. Er meinte, das ist eine wirtschaftliche Entscheidung, dass es nach Köln gegangen ist, er weiß das auch, aber er hat sich informiert, weil ihm brechen jetzt, dadurch, dass die große Messe abgewandert ist, einfach, es bricht ihm unglaublich viel weg. Und nicht nur ihm, sondern all seinen Kollegen und der kompletten Industrie in Leipzig. Weil Leipzig hat sich innerhalb der letzten Jahre unglaublich eben darauf ausgerichtet, weil das war ein Aushängeschild für Leipzig. Das war echt so, ey, Leipzig, fernab von allen anderen Geschichten, wie gesagt, auch ich kenne Leipzig nur durch die Games Convention. Und ich habe bei weitem kein schlechtes Bild von der Stadt, sondern ganz im Gegenteil. Weil immer, wenn wir da waren, war es immer geil. Und alle Leute, die da waren, haben immer gesagt, ey, ihr seid ja hier, ne, Games Convention, ja, lustig, und wie ist es? So, egal, ob das ein Taxifahrer war, eine Bäckersfrau oder sonst was, das war immer so. Und in Köln, ganz blöd gesagt, das Flair gab es nicht. Ja, das war ein anderes also, Flair. Ja, vielleicht liegt es echt daran, dass Köln als Medienstadt schon eh ohnehin so unglaublich viele andere Angebote in Anführungszeichen über das ganze Jahr verteilt hat, dass ja, weiß nicht, dass so eine Messe mehr oder weniger, jetzt ist zufällig geht es da gerade um Videospiele, aber vielleicht macht das so vom Gefühl her in der Stadt nicht viel aus. Ich weiß es nicht. Ich wohne ja nicht in Köln. Ich weiß nicht, wie so der Vibe und das Flair ist. Es ist doch wirklich so, keine Ahnung, wenn du jetzt zum allerersten Mal eine große Party feierst irgendwie und es kommen ganz viele Leute und du freust dich halt, dann hast du als Veranstalter, aber auch als Teilnehmer eine ganz andere Grundstimmung. Und wenn du jetzt total souverän bist und hast schon Millionen Partys gemacht und ja, weißt du, alle Topstars und international und bla und blubs, ich glaube, da freust du dich einfach nicht mehr so sehr. Und das, ja, spürt vielleicht man irgendwie letztendlich. Die Frage ist halt einfach nur, ist es relevant oder ist es nicht relevant? Und ich meine, das sind halt ganz sozusagen persönliche Eindrücke. Die Leute, die jetzt letztendlich das erste Mal auf einer Games-Messe waren, weil sie vorher nicht die Möglichkeit hatten, nach Leipzig zu fahren. Mein Gott, so eine Reise ist auch teuer. Und jetzt das allererste Mal auf der Kölner Gamescom waren, die sind ausgerastet. Mhm. Weil ganz im Ernst, das ist ein krasses Spektakel. So oder so. Eine Spielmesse in der Größe, da müssen wir auch mal ganz blöd sagen, ey, wir können schweinefroh sein, dass es in Deutschland stattfindet, dass wir einfach hinfahren können, ohne Probleme und ohne nix. Exakt. Eben, natürlich. Ne? Wenn du daran zurückdenkst, also als kleiner Pimp in den Zeitschriften dann gelesen, große Messe, CES oder Los Angeles und was da alles drum umgegangen ist. Flieg da mal hin. Flieg da mal hin und schau dir das an. Ne? Also da hast du, ich war immer noch nicht auf E3. Ich auch nicht. Immer noch nicht. Ey, Leute, es ist nicht anders als die GC in Leipzig, nur viel, viel größer und amerikanischer, das ist alles. Also, da laufen noch heißere Frauen rum. Oh Mann, ich bin ja dieses Jahr schon, das hat mich echt an die Grenzen gebracht, des Erträglichen. Und es ist halt noch mehr, mit verkleideten Leuten, Cosplay. Wobei das ja es ist ja die ganze Zeit, es war ja erst toll, dann haben sie ja den Break gehabt, wo es hieß, keine großen Stände mehr, keine Hostessen. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen heißer geworden. Genau. Warum die das gemacht haben, also vielleicht muss man sich mal die Finger verbrennen, zu merken, dass einiges schiefgelaufen ist und quasi so einen neuen Start. Die haben eben wirklich gemerkt, dadurch, ich glaube, die E3 vorletztes Jahr war ja die, wo die gesagt haben, wir drehen das jetzt zurück. Das soll jetzt eine Messe für die Entwickler sein, weil in dem E3-Kontext kannst du natürlich nicht wirklich dein Spiel präsentieren. Die Entwickler haben Druck, ein Spiel zur E3 fertig zu machen, damit es dort präsentiert werden kann, damit die Medienhype darüber abbekommen. Ja, aber ein bisschen Druck ist gar nicht schlecht für so einen Entwickler, weil die neigen ja dazu, auch faul zu werden. Das ist nicht schlecht, ne? Aber dementsprechend haben sie es für das eine Jahr zurückgefahren und dann diese über mehrere Tage verteilte Konferenz nur für Entwickler hauptsächlich gemacht, nicht mehr mit großen Showfloor, nicht mehr mit Babes oder so weiter. Aber dann haben sie natürlich gemerkt, ja, es fehlt eben der Hype dann, ne? Überraschend. Ey, ganz im Ernst, das ist ein Industriezweig. So einfach Klar. ist es einfach. So, wenn der User, also die Besucher halt nicht, ne, mit offenen Armen willkommen geheißen werden oder wenn auch die Medienleute nur ganz ausgewählt irgendwie reingelassen werden, dann... Also Medienleute ist da eben ganz wichtig. Natürlich, so groß dass das Gaming auch ist und es gibt natürlich die Leute, die darüber berichten, wie wir zum Beispiel, aber natürlich über Videogames, wenn es groß berichtet wird, dann muss natürlich irgendein Ereignis da sein und du hörst eben nichts bei den RTL-Nachrichten oder ARD und ZDF dann über Videogames im normalen Fall, wenn dort irgendwas passiert, sondern wenn das dann irgendwie einen großen Grund gibt. Ne? Und die drei, wie die GC oder die Gamescom eben jetzt auch, ist ein Grund, dass mal wirklich auch in Anführungsstrichen normale Medien daran kommen und sagen, ey, schau euch das mal an, was da los ist und wie viele Leute da hingehen, was für ein Aufhebens drum gemacht wird. Ne? Das ist einfach so. Wow, so viele Nerds gibt es. Und es werden immer mehr. Also mein Gefühlsfazit zu Köln ist ähnlich wie bei dir, Gregor. Im Prinzip war der Unterschied jetzt nicht so übermäßig zu spüren. Also du hast ja gesagt, es ist eigentlich gehüpfige Sprung, ob das jetzt in Köln oder Leipzig ist. Das kann man von zwei Seiten sehen. Also auf der einen Seite kann man das natürlich so interpretieren, dass das auch Köln sehr, sehr gut gemacht hat. Also es war ja auch ein Bedenken, was viele vorher hatten. Mhm. Jetzt wandert die Messe von Leipzig, wo das alles sehr gut funktioniert hat seit 6 Jahren oder 7. Wie lange gibt's die? Ungefähr, ne? Auf jeden Fall nach Köln. Oh Gott, neuer Start, machen neue Leute. Das kann ja nur ein Desaster werden. Damit hat Köln aber bewiesen, dass es eben nicht so war. Also das haben die auch sehr, sehr gut hingekriegt. Das stand in Leipzig in nichts nach. Auf der anderen Seite ist das natürlich, ja, kann man das vielleicht so auslegen, als wäre das irgendwie, ja, so beliebig. So, ob das jetzt in Leipzig ist, ob das in Köln ist. Das kann man von zwei Seiten sehen. Ich habe auch gehört, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus mit dem Politikum drumherum, aber ich habe auch gehört, dass jetzt nur die GC für dieses Jahr und vielleicht auch für nächstes Jahr bekommen haben, aber quasi wie so ein Fußballer. Mein Vertrag läuft aus und die Frage ist dann, fahren wir dann jetzt irgendwie alle 2 Jahre woanders hin, weil jeder will mal die Scheiße. Ja klar, aber ich kann mir vorstellen, genau, dass sich irgendjemand in Köln mit viel, viel Geld in der Hinterhand, dass der sich deswegen nicht wieder wegnehmen lässt. Jetzt sollte es nicht auch mal wo bleiben, so. Das nervt ja auch. Ja, das ist kein Geheimnis. Es gibt ja diese tolle BIU sozusagen, ne? Das heißt, die Industrie, die da steckt, letztendlich sind da 3 große Köpfe, die da die Geschäftsführung, die Gesellschaft führen. Jetzt kann man sagen, Wolf, Budi und Gregor. Ja, die 3 Köpfe. Und ich sag nur, ihr seid alle gefeuert. Ich sag nur EA, die da als größter Player mit drin sind. Ja, natürlich, klar. Und die Industrie bestimmt halt den Standort des größten Happenings, ist einfach so. Und genauso wie im Fußball ist es, irgendwann kämpft man sich so lange drum, derjenige, der das höchste Angebot zahlt, der kriegt es dann letztendlich auch. Also das ist eine wirtschaftliche Entscheidung, das darf man auch, das muss man so neutral sehen, wie es ist, ob man es mag oder nicht, das sind dann andere Gedanken. Der erstmal eine Feststellung. Genau. Klar. Aber jetzt aber natürlich, es sollte, aber Fazit von diesem... Gesprächsfaden sollte aber auf jeden Fall sein, wer auch immer das macht, wo auch immer, die Besucher sollten nicht drunter leiden, dass irgendwelche Leute im Hintergrund sich um Gelder prügeln und um Prestige von irgendeiner Stadt. Also es sollte ja letztendlich immer um die Spiele und um die Besucher gehen und deswegen hoffe ich, dass da auch so eine gewisse Struktur und eine Stringenz reinkommt. Genau. Eben das war mein Wort zum Sonntag. Struktur und Stringenz. Wolf Speer. Willkommen, Wolf Speer. Also allein der Satz reicht schon und du gewinnst. Ja. Das war wieder so eine Nullnummer, ne? So. Völlige Flop. Die mal so einen Raum geworfen, klingt gut. Hamburg, der Klappentext von President Eagle, die Wirtschaftssimulation mit dem Eagle. Ich hätte das Spiel, ich hätte es gekauft. Präsident Eagle, die Wirtschaftssimulation mit dem Eagle, wenn es um Wespenstichen geht. So, egal. So, aber das Thema mit dem Fazit, normalerweise, wenn ein extrem schlauer Spruch kommt, dann ist das Thema auch gegessen, dann ist das oder? Thema eigentlich auch gegessen. Das kann keiner mehr toppen, also jetzt. Eben. Nee. Und deshalb würde ich sagen... Und wer ist jetzt so geistesgegenwärtig und macht die hervorragende Überleitung zum Essen? Gregor! Auf der Messe? So, oder Wolf? Gregor. Zum Essen? Ja, so lecker die Argumente waren... Nee. Fang nochmal neu an. Du hast noch eine Chance. Das müssen wir erstmal verdauen. Sehr gut. Okay, das... Ja. Aber, ja. Apropos, das ganze Gerede hat mich jetzt echt hungrig gemacht. Und, hungrig nach Liebe. Hungrig nach Liebe, aber auch hungrig nach Essen. Und wenn ich dran zurückdenke, wie das Essen in Köln war. Ja. Ja, ich hab's nicht mitgekriegt, denn ich hab da nichts gegessen. Ja, das ist in der... Ja, aus gutem Grund. Du hättest auch einen Kredit aufnehmen müssen, um dort zu essen. Das ist aber wirklich mal ein Punkt. Man muss das mal wirklich ansprechen. Das klingt immer so banal, wenn man von so einer Messe zurückkommt und sich über das Essen auskotzt. Es ist irgendwie echt eine Frechheit, wenn ich mir überlege, dass da irgendwie ganz normale User-Kiddies und auch wir rumrennen, wir haben Hunger, gehen in so eine Messekantine und zahlen da absolut lächerliche 7 Euro für so ein... Fuck-Schnitzel. Wobei sie auch noch mal. Also, das kann doch nicht sein, dass den Leuten, den User, da so krasses Geld aus der Tasche gezogen wird. Das gibt's doch nicht. Das sind Standard-Messepreise, aber es wird das halt nicht unverschämtlich runtergerechnet. Ja, genau. Das meine ich damit. Also, man muss auch noch scheiße und es war vor allen Dingen auch. Also, die haben vorher. Vor dem Ende der Messe dicht gemacht, sodass man, wenn man gerade fertig war, das ist doch lächerlich. Das ist so lächerlich. Um 17 Uhr hatten sie nichts mehr zu essen und dann sind plötzlich, also da standen wir dann in der Schlange, weil wir auch dann das erste Mal Möglichkeiten hatten, wirklich was zu essen und das war nur an einem Tag. Und dann war einfach nichts mehr da. Und die haben dann abgebaut. Wir haben nachgefragt, ja, wie ist alles schon weg? Es ist 5. Wir wollen essen. Und dann sagt, wir wollen kurz nachfragen. Also eine Viertelstunde nachgefragt, eine halbe Stunde nachdem wir das erste Mal gefragt haben, kam dann eine Bagage Schnitzel irgendwie. Und das war es dann eigentlich. Eine Bagage Schnitzel hat dann einfach 6 Euro. Ich habe das letzte gekriegt, habe dann so reingedrückt, um zu gucken, ob es irgendwie ein bisschen warm ist. Das war es nicht unbedingt. Dann, ich habe das letzte wirklich gehabt. Dann gab es keine Pommes mehr und kein Ketchup. Ja, dann hätte genau, ich mir das quasi auf den Kopf legen können als Hut, aber ansonsten hätte ich nichts damit machen können. Und dann sieht besser aus als seine Frisur. Ja, ihr seht meine Frisur jetzt nicht, aber der Wolf hat recht. Und es wäre intelligent. Dann habe ich das Ding wirklich so wie in einem schlechten Film so genommen so, und wieder zurück in diese Schüssel geworfen. Und dann hat es mir eingefallen, verdammt, du hast schon reingedatscht, aber das ist ja egal, egal. Aber ganz ehrlich, also, Essen war fürchterlich, das muss man nicht bezahlen, sowas. Also ganz, was mich da, ich war einmal auf der also das heißt auf der Jugendmesse, die gibt es ja auch irgendwie, die ist wesentlich kleiner. Du bist doch nicht mehr Jugend. Ist sie nicht auch, nee, die ist in Berlin, doch, oder? Im Kopf, im Geiste, ja. Im Geiste. Die Jugend ist ja auch in Köln, nee, die ist in Berlin, oder? Die Jugend? Würde ich auch sagen. Nee, ich glaube, die ist in Dortmund. Dortmund? Also ich war auf jeden Fall in Dortmund. Das ist ja auch, immer. Ist auch egal. Auch immer. Was ich sagen ich wollte, das Ding ist subventioniert und so weiter und so fort, ist ganz klar auf die Jugend gemünzt und hat was mit Lifestyle zu tun, mit weißt du, mit Generationen. Ja, bist du denn da? Und auch da war es einfach so, da wurde einfach extrem viel cooles Programm und das Essen war günstig. Und das ganz ehrlich so, ey mein Gott, ist es eine Games-Messe. Das Klientel ist doch klar, wer da rumrennt. Pizza, Pommes, Popcorn, warum? Kann nicht so schwer sein. Ja gut, haben sie ja da, aber dann auch bitte zu Preisen, die dieses Klientel entspricht. Da rege ich mich solidarisch. Nicht jeder hat so ein Gehalt wie Wolf. Ja. Wie was? Jeder sind was mit ist euch. Jeder für ist nicht so bessere Mägen auf der Gamescom. Wir sind alle dafür. Ja. So, vielleicht sollten sie Kohlsuppe anbieten. Nein. Das wäre der Horror, Alter. Stell dir einfach vor. Boah, Alter. Tag 2. Das erste Mal, dass weniger Besucher da waren. Dann möchte ich nicht mehr von der Gamescom berichten. Dead Rising. Wirklich, wenn die Kohlsuppe an jeder Ecke ein Boomer. Ach, Boomer. Ja. Okay, ja, also, okay, wir haben jetzt ganz kurz 30 Minuten. Ich finde es ja toll, weil... Und wir sind bei der Kohlsuppe gelandet. Wir sind bei Kohlsuppe gelandet. Ja. Ich würde sagen, das Thema ist gegessen und wir machen weiter. Exakt. Okay, wenn uns noch was einfällt zur Messe, wir schmeißen es kurz rein, aber jetzt lass uns endlich mal über die Spiele reden, die wir dort gesehen haben. Ach, die gab's ja auch. Spiele. Fand ich ja jetzt langweilig. Ja, also Thema Spiele ist ja... GC wäre echt cool gewesen, wenn die ganzen Spiele da nicht gewesen wären, ne? Nur das Essen. Das wäre echt gut gewesen. Aber lass uns mal in Richtung Spiele reingehen und mal ein paar unserer Highlights hier so abarbeiten. Ich würde gerne anfangen, damit das haben wir in der Sendung relativ groß behandelt, aber einmal damit wir es vom Tisch haben. So mein persönliches Highlight, Heavy Rain, habe ich das erste Mal gesehen. Jawohl. Dort, richtig? Und Heavy Rain, da wird sich Simon gleich nochmal ein bisschen dazu auslassen. Ja, ich habe eben gerade schon gesagt, ich habe schon so viel dazu gesagt, dass ich auch mich ein bisschen zurückhalten muss langsamer, weil ich bin begeistert davon, ich finde es cool, aber ich glaube, dass man da auch unterschiedliche Meinungen zu haben kann. Es ist deutlich wieder so ein Fahrenheit-Spiel. So ein Ding, was manche mögen, manche nicht, und die Story wahrscheinlich entscheidet letztendlich, ob es einem gefällt oder nicht. So, also ich habe so das Gefühl, man sieht ja, sieht da noch nicht viel, man sieht da 2x5 Minuten, das sind 100 Locations insgesamt, das ist eine Menge und davon sieht man nur einen Bruchteil, das kann man nicht. Ich glaube auch, dass das in der Tat eins der Probleme ist, die Heavy Rain jetzt gerade noch hat. Also ich glaube, ähnlich wie du, dass das ein absolut fantastisches Spiel wird und ich habe ja auch ein hervorragendes Interview mit diesem CEO-Typen auf GameOne.de geführt, auf das ich nochmal subtil hinweisen möchte. Auf französischem Englisch irgendwie anstatt Deutsch. Nee, aber ich glaube echt in der Tat, das ist wirklich ein Problem für ein Spiel wie Heavy Rain, was extrem auf Atmosphäre ausgelegt ist und darauf, dass du dich da echt drauf einlässt und mit den Charakteren eine Story durchlebst. Das ist natürlich schwer, das in so einem Messerahmen adäquat zu präsentieren, dass die Genialität des Spiels... Jetzt mal bitte in 10 Minuten alles, was genau, weißt du, also neben dir steht links einer, hinter dir stehen 4, die warten auch drauf, dass sie rankommen. Überall dröhnt es, du hast eine Kamera in der Fresse, wenn du Pech hast. Wenn du ganz viel Pech hast, wie Simon, weißt du nicht, wie das Spiel funktioniert. Und also da ist es... Ich glaube, dass bizarrerweise eine Messe einem Spiel wie Heavy Rain nicht ganz gerecht werden kann. Das liegt aber auch in der Natur der Dinge. Das muss man vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man den Kontext sehen muss, in dem so ein Spiel präsentiert wird. Stellt euch einen atmosphärischen Film vor, den ihr auf einer Messe seht, während 10 Leute drumherum sitzen. Und davon auch nur 3 Minuten. Ich glaube, Avatar wurde doch dort gezeigt, irgendwie 20 Minuten, oder? Die ersten 20 Minuten hatten wir auch auf der Messe gezeigt. Nee, ich glaube nicht auf der Messe. Du musstest dich akkreditieren für so eine super, ultra geheime Pressevorführung und dafür musstest du dann in so ein Cinemax fahren, irgendwo in Köln. Das gab es für KOTOR auch, also für das MMORPG mit dem Knight of the Old Republic Universum, musste man auch sich 40 Minuten Star Wars Sachen vorher angucken. Die wollten mich nicht spielen lassen, weil ich vorher nicht diese Dinger gesehen hatte, wo ich dann dachte, Leute, ich kenne Star Wars, ihr könnt mir nichts erzählen, was ich nicht schon kenne. Knights of the Old Republik, alles gespielt, egal. Ja, aber die Leute waren ein bisschen komisch. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, nochmal ein anderes Thema, da haben wir auch ganz tolle Hintergrundinformationen, warum das so war. Lukas, wir haben mit ein paar Leuten gesprochen. Ja, du hast wahrscheinlich zugehört, aber ich habe zugehört. Ja, ich habe gespielt. Aber Heavy Rain würde ich uns gerne nochmal drauf zugreifen, weil das Ding ist, mein Gott, ich freue mich auch auf das Spiel, aber mein Problem mit Heavy Rain ist, und das, normalerweise spiele ich solche Spiele nicht, weil ich bin einfach einer dieser typischen Score-Shooter-Spiele. Ich lasse mich total ungern auf irgendeine Atmosphäre ein. Stories interessieren mich in Spielen wenig. Das ist einfach Angst. Echt wirklich. Es sei denn, sie packen mich halt wirklich. Und wenn ich dann halt, ich habe ein Interview auch gesehen, ich habe das Spiel auch gesehen, das sieht alles geil aus. Ich freue mich auf das Spiel. Nur ich habe trotzdem jetzt schon Angst, dass ich die Geduld verliere, dass ich nicht fähig bin, in diese Geschichte hineinzusteigen. Wobei, und da muss ich sagen, und das macht Heavy Rain für mich halt so interessant, das, was ich bisher gesehen habe und das, was ich halt auch auf der Messe gesehen habe und scheint für mich der richtige Mix zu sein, dass ich mich darauf einlassen kann. Und das habe ich halt bei ganz, ganz wenigen Spielen gehabt. Dass ein Gameplay so stimmig ist und so intuitiv rüberkommt, dass ich halt Bock drauf habe, dass es halt voranschreitet. Und dass ich eben nicht, und das hast du ja in der Sendung auch gesagt, so dieses Gefühl habe, man weiß nicht, wo es lang geht und man läuft blöd in der Gegend rum. Das muss man sagen, ist aber so Fakt. Ich weiß noch, wie Cage irgendwie, David Cage, einer der Entwickler, da stand und die erste Demo letztes Jahr präsentiert hat. Und da hat auch alles wirklich gut funktioniert, weil man es eben vorgespielt bekommen hat. Und er meinte noch, wir wollen auf gar keinen Fall, dass man den Controller in der Hand hat, steuert und gar nicht rafft, in welche Richtung man jetzt drücken muss. Weil das Ding hat wechselnde Kameraperspektiven. Das Problem kennt man seit Resident Evil 1. Das ist einfach, du drückst, weißt, in eine Richtung, läufst, die Kamera wechselt und plötzlich läufst du eigentlich nicht mehr hoch, sondern runter. Aber du drückst weiter nach oben, weil das im Bild zuvor da war. Und bei Heavy Rain ist es so, dass dann diese Bewegung beibehalten wird. Aber irgendwann kommst du ja zwangsläufig an den Punkt, wo du umswitchen musst, von unten nach oben zum Beispiel. Ja, klar. Weil irgendwann fühlt es sich komisch an. Und spätestens, wenn du lenken willst, funktioniert es nicht mehr. Und du drückst ja die ganze Zeit nur einen Button zum Laufen. Also es hat tatsächlich jetzt in der fertigen Version nicht funktioniert. Und das hat mich echt deprimiert, weil ich dachte, endlich guckt mal jemand auf dieses Problem, weil das ist echt eine Sache, die mich schon lange nervt. Da und müsste man vielleicht nochmal ran, ja. Ja, aber sie sagen sogar, wir wollen es diesmal nicht so machen, wir achten besonders drauf und machen es extra scheiße. Da verstehe ich nicht, was die Intention, wie sie das so hingekriegt haben. Auf der anderen Seite, das gut, wir haben, wie gesagt, nur dieses wirklich kleine Fenster mitbekommen und auch selber mal angespielt. Steuerung ist Steuerung. Und, ich meine, auf der anderen Seite, wenn man jetzt das in Relation sieht, klar, du kannst so viel Zeit verschwenden, wie du möchtest. Wir haben ja die Detektiv, also diese eine Szene gespielt, den einen Charakter, der als Detektiv unterwegs war. Das bedeutet, die zweite Runde, wo jemand im Einkaufen war und der Laden gefallen wurde. Genau, aber trotzdem, investigativ und letztendlich, es gab immer diesen Key-Moment, wo es dann eher in die Action-Sequenzen gegangen ist, wo halt wirklich sozusagen... Quick-Time. Die halt meiner Meinung nach schon... Sind Quick-Time. Sehr, sehr intelligente, immer stets das passende... Das meine ich damit. Man könnte fast sagen, so aus dem... wie heißt das, wenn man ohne nachzudenken was macht? Intuitiv. Intuitiv wirkende Quick-Times. Also es war wirklich so. Ich meine, er haut mit einer Eisenstange, haut jemand auf dich ein und du kannst kurz vorher links oder rechts, ist ja logisch, weil du willst ja ausweichen und das klingt jetzt simpel, aber sowas immer. Es war immer sehr intuitiv, als ob man sich das Gedanken gemacht hat. Genau das ist der Fall eben, der Unterschied eben zu dem, was so bei einem Quicktime-Events so oft wie ausgelutscht die sind. Die Dinger sind ja immer on top gewesen, ja, irgendein Element, was über dem Spiel liegt und so intuitiv immersiv finde ich vor allem eben, dass sie wirklich eingebaut sind dort auf den Plätzen, wo du was machst. Also es ist schon mal, wenn man schon Quicktime macht, dann bitte so. Kennst du dich noch, ganz kurz, merk dir bitte den Gedanken, Budi, weil Shenmue 2, der Kampf irgendwie, du willst, verfolgst Leute durch so eine ganz enge Einkaufsstraße und es ist eine endlose Quicktime. Das fand ich, das ist nervig, aber irgendwie geil. Wenn es nicht so oft benutzt wird, ist es schon geil. Bei Heavy Rain, was ich halt eigentlich relativ gut fand, war, dass die Quicktimes nicht unbedingt aufeinander abgestimmt wirkten. Allein dieses ganz kleine Beispiel rechts oder links. Das bedeutet, du hast immer noch, viele Varianten und selbst wenn du es mal verkackt hast, hast du immer wieder, es gab keinen wirklichen Abbruch, sondern es wurde mehr oder weniger neu gestartet, aber es ist weitergegangen. Du konntest trotzdem verrecken, das muss man dazu das ist, sagen. Ja, das ist klar, aber trotzdem ist es halt so, es ist nicht so wie bei den meisten, es gibt kein anderes Genre eigentlich, aber trotzdem ist es so ein Quicktime-Event, Quicktime-Event und du drückst einmal drauf, kriegst nicht hin, dann hast du maximal noch einmal eine Chance. Aber eigentlich wiederholt sich die Sequenz. Und da war es halt so, sie hat sich ergänzt. Wenn du es nicht hingekriegt hast, ist trotzdem was fortlaufend. Du hast zum Beispiel die Szene gespielt, als du in dem Auto saßt und du ganz viele verschiedene Möglichkeiten hattest, das Problem zu lösen. Dazu muss man kurz, um das zu erklären, sagen, man wird irgendwann von einem Typen, der einen zerhaut, in ein Auto gesteckt und das befindet sich an einem Kran und der Kran bewegt einen gerade in Richtung von so einer Autopresse. Und da sitzt man halt drin und ist festgemacht mit Handschuhen und sieht nur verschiedene Möglichkeiten, aber die sind, dadurch, dass man auch Angst hat, verschwommen. Also man kann gar nicht genau erkennen, welche Richtung und Farbe. Man muss so ein bisschen nicht ausprobieren, das wäre zu einfach, aber schon nachdenken einfach, so intuitiv handeln, wirklich intuitiv handeln, was kann mir jetzt helfen? Man muss auch diese eigene Panik, das Zittern in den Fingern muss man überwinden, weil du dich ja verdrücken kannst. Das wollte ich halt jetzt sagen, ey, wir standen auf der Messe und genau das ist halt, das fand ich dann wiederum so geil. Es waren Leute drumherum, wir haben gleichzeitig gedreht und so weiter und so fort und wir haben genau diese Szene gespielt und Simon wusste nicht, was er tun soll, du hast gespielt, Simon, und pass auf, ja genau, und du hast gespielt und es hat erst nicht funktioniert, hey, was soll ich jetzt machen? Und dann war es halt so, weil wir haben gedacht, es war vorbei. Wir haben gedacht, wir haben es nicht geschafft. Ja, genau, du hast genau. Wirklich schon gesagt, ach scheiße. Aber das war noch nicht so weit. Du bist wieder rausgekommen und dann kam das nächste Quicktime-Event. Und ganz im Ernst, in dem Moment, da haben wir beide, waren total drin. Ja, genau. Das war dieser Moment. Die waren im Spiel. Ja. Also das genau, und das meine, selbst die Leute, die halt nicht gespielt haben, haben gedacht, jetzt ist es vorbei, aber trotzdem hat es funktioniert. Und ganz im Ernst, wenn ein Spiel so etwas schafft, dann ist es ein fucking Spiel. Absolut, das zeigt ja jetzt schon die Brillanz der Macher und auch die Intention, die dahinter steckt. Denn diese Quicktime-Events, das ist ja auch gelernt. Wir machen das ja irgendwie seit 6, 7 Jahren. Genau. Wie bei Shenmue, wie bei Resident Evil, da kommt ein Quicktime-Event. Wenn du es nicht schaffst, frisst dich entweder der Zombie oder der Gangster flüchtet doch durch die Gasse. Dann machst du es nochmal, bis du es geschafft hast. Aber das zeigt ja schon, dass da echte Könner am Werk sind, die sich in der Entwicklung davon nicht ausbremsen lassen. Also die sich selbst vor die Herausforderung stellen, okay, was ist denn, wenn der Spieler das nicht schafft? Dann müssen wir ihm was anderes anbieten als ein Game-Over-Stream. Das kann jeder. Es kann Dragon's Lair sein, wo nach einmal falsch eingegangen aber schon das Ende kommt. Ja, was ist das so? Genau, das geht also, ja, das kannst du nicht mehr anbieten. Und das haben die auch erkannt. Und das finde ich schon, also echt mal Respekt, die Eier zu haben, sich selbst diese Aufgabe zu stellen, okay, wenn der Spieler es verkackt, dann müssen wir ihm als Alternative was anderes anbieten, als zu sagen, ja, dann machst du es halt nochmal. Nee, dann sind wir in der bringenden Schuld. Wie könnte das Spiel jetzt trotzdem weitergehen? Also, und das finde ich brillant. Und das ist auch ein hartes Design. Ein Kampf wird dann unglaublich komplex plötzlich, weil du so viele Abzweigungen hast. Und das ist ja auch das, was die letzte GC gezeigt haben, so ein Kampf in einem Haus, wo man sich so um den Tisch herum, weißt du, so diese jagt Szene, dich und du versuchst abzuhauen. Wahnsinnig intensiv. Ich kann gar nicht beschreiben. Es ist so simpel und doch so intensiv. Ja, um's mal ins Richtung Ende zu bringen für Heavy Rain. Natürlich, man sieht, wie enthusiastisch wir eben über das Thema Quicktime-Events hier gerade geredet haben, müssen die ja auf dem richtigen Weg sein, wie es jetzt momentan gemacht wird. Und für mich habe ich eben mitgenommen, jetzt hier, wo ich es das erste Mal richtig in Action gesehen habe, wie Fahrenheit, hoffentlich ohne Scheiße, das reicht mir eigentlich. Ja, Fahrenheit ohne Scheiße. Das wird der Werbespruch. Ja. Kaufen Sie Heavy Rain. Wie Fahrenheit ohne Scheiße. Ich will nur noch eine Sache sagen. Eine kleine noch, weil man hat ja jetzt gesagt, Charaktere können sterben. Von wegen Stichwort Emotionen und so weiter. Vier Hauptcharaktere, alle können sterben. Das meine ich damit. Und wie geil wäre das, und das ist einfach nur ein Wunsch, und danach würde ich jetzt auf jeden Fall das Thema auch beenden, wie geil wäre das, und das müssen Sie machen, das erwarte ich jetzt von Ihnen, von dem, was ich bisher gesehen habe, wenn ein Charakter stirbt, das ist im Spiel, im Storystrang, ähnlich wie in einem Film, auch aufgenommen wird. Das heißt, dass es eine sinnvolle Überleitung gibt, egal zu welcher Stelle es passiert. Das heißt, wenn ich mit Charakter XY jetzt gerade verkacke, dass es halt einen sinnvollen Übergang in der Storyline gibt. Und das müssen sie machen, weil es gibt eine feste Story. Es gibt eine Geschichte. Da muss ich jetzt anknüpfen, du hast natürlich recht. Ich glaube auch, dass es irgendwas in der Art geben wird. Aber ich glaube, dass man sich rumdrücken wird. Und zwar sind es ja vier unterschiedliche Charaktere, die wie in einem Film, Episodenfilm, nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Wenn einer von denen stirbt, denkst du, es für die anderen. Ich mutmaße ja nur. Es ist halt, man überlegt sich ja gut, wie viel Aufwand wäre sowas. Und diese Sachen wurden so oft versprochen und so oft nicht gehalten, dass ich einfach mittlerweile skeptisch bin. Und ich glaube, dass man sich so ein bisschen, man wird es einbauen, man wird es erwähnen, aber letztendlich ist es eher so, dann machst du halt mit dem einen den ganzen anderen Scheiß, den du sonst mit der Tussi gemacht hättest. Als Beispiel. Also, es wird schon so ein bisschen drumherum gemacht. Aber allein die Möglichkeit, dass es ist und geht und dass man Angst hat um seine Charaktere und weiß, trotzdem geht die Story weiter, ist eigentlich genial. Ich will am Ende weinen. Es wurde so wenig gemacht. Ich weine ja schon in einem Interview nicht gesagt, dass Tester an. Ich traue sowas ja nie, aber ja, ist aber, ja nett. Ja, also in dem Fall, ich glaube schon. Also wir alle kennen das, Spiele berühren emotional, das kennen sie wir alle. Berühren, wenn absolut. Sie gut sind. Und ich glaube, Heavy Rain ist ein sehr starker Kandidat, wenn da jemand stirbt. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass viele Spieler Magic Moments erleben werden, von denen sie noch in 10 Jahren erzählen. Ja, und dabei die Hose anhaben. So. Danke. Wie Gregor wieder den plumpsen Sexwitz hier wieder einbringen. Reine Zerstören. Ich muss das mit deiner Mutter konntest du dich gerade noch verkneifen, aber die Hose musste rein. Ja. Deswegen bebte deine Unterlippe die letzten 20 Minuten. Ich will Hose sagen. Ich will deine Mutter in Heavy Rain. Ja. Deine Mutter in Heavy Rain. Nein, aber ich wollte es einmal zerstören, weil weitermachen. Ja, weil sonst... Okay. Destructo, Gregor. Nächstes Thema. Wir haben ja noch, pass auf, man muss sagen, warum wir hier so einen Stress machen. Wir sind In anderthalb Stunden geht die große Game On-Party, Grillparty los. Und ja. Wir wollen alle essen und trinken. Ich glaube, die geht in. Nee, es hieß, sie geht um fünf los. Wir haben jetzt. Um vier, um vier. Und es ist auch völlig egal. Das sind noch 10 Minuten. Okay, okay, nächstes Thema. Nächstes Thema, was wir wieder so kurz abhandeln wie Heavy Rain. Ja, hoffentlich. Kurze Musikspiele auf der GC wurde Yay. Natürlich Rockband Beatles. Ich geh kurz pissen. Lego Rockband, aber. Bringst du mir ein Bier mit? Ja. Nimm das Mikrofon mit. Nimm das Mikro mit. Bitte. Cola? Cola, ja. Cola. Ja. Musikspiele wurden vorgestellt, Rockband Beatles, Lego Rockband, aber natürlich das Interessanteste dort, der DJ Hero. Na, und ich konnte es leider in meinen Messestress nicht reinpacken, dass ich es kurz mal ausprobiert hätte Bock drauf gehabt, aber ihr beiden habt es natürlich gespielt. Und natürlich. Dann erzähl mal ein bisschen was drüber. Aber unsere Meinung geht da ja auch auseinander. Wir haben das auch schon sehr mal drüber geschnackt irgendwie in der zweiten Hotelshow, die niemals ausgestrahlt werden wird. Vielleicht. Nee, es war glaube ich sogar die erste. Also die erste, die wir gesendet haben. Stimmt, das war die erste. Ja. Egal. Egal. Ich muss sagen, und das ist immer noch meine Meinung, ich habe es gespielt und hey, es hat Spaß gemacht. Das will ich gar nicht, muss ich klarstellen, weil in der Sendung kommt das vielleicht gar nicht so gut rüber. Aber bei mir gibt es ein anderes Gefühl, als wenn ich zum Beispiel Guitar Hero spiele, weil Guitar Hero hat eine andere Mechanik. Es ist Gitarre nachspielen und da ist es vollkommen okay, nach Tabulatoren oder sonstiges zu spielen und die Noten abzuspielen. Aber bei Guitar Hero ist das Spielprinzip und der Sinn von DJing, dass du auf Rhythmus zwei verschiedene Tracks zusammenschiebst. Und da gibt es bei mir diese eine sinnvolle, logische Sperre in meinem Kopf, wenn ich schon im Rhythmus bin und wenn ich halt einen Track spiele, der cool ist, gar keine Frage, es hat Spaß gemacht, es waren geile Tracks dabei, geile Lizenzen dabei, die Steuerung ist cool, dass das Hardware-Gerät funktioniert, hat alles Spaß gemacht, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, frei hin und her zu spielen. Und das ist halt das Ding, das hat mich einfach nur gestört. Und ganz blöd gesagt, vielleicht erwarte ich auch viel zu viel dann davon, aber eigentlich sollte das möglich sein, meiner Meinung nach, dass man halt sozusagen zwei Tracks, die parallel laufen, dass du die dann auch wirklich in Anführungsstrichen frei hin und her spielen ich kannst. Und das verstehe, ist ein anderes Punktesystem. Was du meinst, ja. Vielleicht, es ehrt uns nicht, wenn wir das jetzt nicht wissen, aber gibt es denn sowas wie einen Freestyle-Modus bei DJ Hero? Gibt es nicht? Nee? Nein, es gibt einen Freestyle-Modus, aber du spielst trotzdem die Lines durch und auch sozusagen von rechts nach links sozusagen, je nachdem, welchen Track du jetzt in welcher Intensität spielen willst, das ist alles vorgegeben. Also Freestyle-Modus gibt es in dem Sinne, wann du wie scratcht und das wird vom Schwierigkeitsgrad her herangesetzt. Und ich habe den einen Entwickler, ich habe seinen Namen leider vergessen, bitte nicht übel nehmen, den habe ich gefragt, gibt es diesen Freestyle-Modus? Kann man selber Track 1 von Jay-Z mit Track 2 von keine Ahnung wen selber mixen? Das heißt, oder sind das wirklich nur die vorgegebenen Lieder, die man da spielen kann, also die vorgegebenen Mixes? Und man kann nur die vorgegebenen Mixes spielen, was danach noch kommt, via Download-Content und so weiter und so fort. Das ist eine andere Geschichte, aber ihr Statement war, und mein Gott, darüber kann ich mich nicht beschweren, am Anfang wäre das zu viel. Es wäre am Anfang zu viel und mein Gott, ich war in meinem Leben noch nie am Mischpult gestanden oder geschweige denn irgendwelche Platten aufgelegt. Aber trotzdem, wenn du davor stehst und du weißt ja das Prinzip, okay, ich mixe Track 1 mit Track 2 auf den Rhythmus und scratche dazu noch, dann ist bei mir sofort die Grenze da. Jetzt würde ich gerne rüberwechseln. Ach, geht nicht. Okay, ich muss warten, bis die Linie da ist. Und das hat bei mir diesen bitteren Beigeschmack gegeben, weswegen ich von DJ Hero nicht gehypt bin und auch nicht wirklich sonderlich geflasht, sag ich mal. Ich finde, das ist ein valider Kritikpunkt und kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich sehe das allerdings dahingehend anders, dass ich eigentlich sehr dankbar darum bin, relativ enge Vorgaben zu haben, beziehungsweise eine Art Anleitung der Entwickler, die mir schon sagen, was ich wie machen muss, damit ich am Ende noch einen coolen Track bei rausbekomme. Weil ich glaube, also ne, wir haben ja in der Hotelshow auch schon drüber gesprochen, ich glaube, es wäre in der Tat, da wird wenig Vernünftiges bei rumkommen, wenn man die Spieler einfach mal so machen lässt, irgendwie, wie sie gerade denken, dass es vielleicht sich am Ende cool anhören könnte. Also dadurch, dass es halt so ein bisschen abstrakter ist und ich glaube, ich wage mal zu behaupten, es haben weniger Leute schon mal gescratcht, als eine Gitarre in der Hand gehabt. Also DJ Hero ist noch ein bisschen... Das hat Guitar Hero World Tour auch schon gezeigt, da kommt eben irgendwelches MIDI-Gedudel bei raus, wenn du dich das kann ja auch mal lustig sein. Also das kann man auf jeden Fall als Option noch anbieten. Aber ich glaube, in einem Fall wie DJ Hero, was für die meisten doch ein bisschen abstrakter ist, als an so einer Gitarre zu stehen, glaube ich, dass die meisten inklusive mir um eine gewisse Anleitung durchaus dankbar sind. Und also weshalb ich es auch sehr gut finde, weil mich dieser Punkt nicht so stört wie dich, Budi. Und zum anderen, ich finde auch einfach, was sie halt einfach können, ist dieses Flair. Also weißt du, irgendwie die Lichteffekte da, der Sound, das wummert ordentlich, das ist geil, wenn du wirklich in diesen Overdrive schaltest und alle fangen an durchzudrehen. Und um dich rum, wenn du das spielst, merkst du auch, wie alle anfangen irgendwann echt so mitzuwippen. Ich verweise nur auf das hervorragende Video, wie Gunnar meine Tänze. Er war sehr begeistert. Er war absolut begeistert. Aber das ist so ein Effekt, also das kriegen die schon hin. Das kommt ganz gut rüber. Ich glaube dann, aber ich gehe Musikspiele eh immer irgendwie anders an. Also ganz blöd gesagt, auch bei Guitar Hero oder bei Rock Band oder keine Ahnung, mir fällt das nicht auf, was im Hintergrund passiert. Mir fällt nicht auf, was für Grafiken da sind. Mir ist es auch voll. Echt? Ich finde es total wichtig. Also, ja, aber also, es ist ja auch mehr so, die Musik an sich nimmt halt zu. Das die ganze Atmosphäre. Also ja, aber das ist ja nicht optisch. Das kriegst du nicht. Aber so das ganze Flair. Also klar, bei Guitar Hero kannst du jetzt auch nicht auf jeden Typen im Publikum achten. Nein, das ist klar. Das wollte ich damit aber, nicht sagen. Ja, klar, aber also bei DJ Hero, ich finde so diese ganze Club-Atmosphäre, auch wenn du jetzt nicht Zeit hast, dir jedes Detail während des Spiels anzugucken, aber diese ganze Club-Atmosphäre, die kommt schon extrem geil rüber. Und vor allem, ich habe schon erfahren unter der Hand, dass es zwei Bonus-Songs noch geben wird. Bonus. Ich darf leider wirklich nicht sagen, was das ist, weil ich sonst sehr viel Ärger kriege. Was ist es? Ich sag mal, sie stammen aus den 80ern. Und okay. Wir alle, wir alle kennen sie. Wo ist denn der Eiswagen? Egal. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, das wird eine ziemlich gute Party. Ja, also, okay, das letzte bitte. Zu DJ. Ich bekleckere mich dabei nicht mit Ruhm, weil ich leider den Namen von dem Pendant vergessen habe, aber der war leider nicht auf der Messe. Es gibt ja noch. Dankeschön. Pendant, wo was? Wie? Wo? Nein, es wird ja jetzt mehr oder weniger parallel ein zweites DJ-Spiel geben. Noch was? Ähnlich wie es bei Rock Band. Du darfst nicht drüber reden, du weißt es. Wenn es das ist, darfst du nicht drüber reden. Nee, ist es nicht. Das ist ein anderes. Okay, aber da haben wir nichts, wir wissen wir nichts. Das war vergessen, was ihr gerade gehört habt. Es gibt ähnlich wie es halt, jeder kann den Streit mitbekommen zwischen Harmonix und, ne, also Activision, Guitar Hero und der Rockband-Lizenz. Und es wird ein weiteres DJ-Tool, ein weiteres DJ-Spiel geben. Und die haben eine andere Hardware und die werden höchstwahrscheinlich eher in diese Richtung gehen, die ich mir wünsche. Und das macht dann auch wiederum Sinn, weil am Anfang, bevor ich DJ Hero gespielt habe, habe ich mich gefragt, warum schon wieder? Warum schon wieder zwei Produkte? Abwarten, würde ich sagen. Ob es wirklich in die Richtung geht. Ja, also, klar. PR-Texte hören sich immer toll an. Es bleibt abzuwarten. Aber ganz ehrlich, ich finde es wahnsinnig schlimm, dass ich daheim zwei Drumsets stehen habe. Ja, das 800 Gitarren, die nicht zusammenpassen. Die scheiße viel Geld kosten, jedes ich Mal. Ich will keine zwei weiteren bei DJs. Bei Beatles gibt's wieder neue Gitarren. Dann nehme ich gerne sowas wie Natal oder so, wo ich nur so tun muss, als hätte ich's. Weil es sieht scheiße aus, es nervt, man hat den Raum nicht. Ich verstehe es nicht. Also mir reicht ein Set. Es geht gleich Set. Kaputt. Ja. Ich meine, niemand will einen DVD-Player, einen Blu-ray-Player und Betamax und Laserdisc angeschlossen unter seinem Fernseher. Kommst du haben. Ja. Als Beispiel. Ja, das stimmt. Es gibt kein gutes Beispiel, weil das macht keiner. So und ich muss noch eine ganz kurze, und dann gehen wir wirklich zum nächsten Thema. Eine allerletzte Sache, was ich bei DJ Hero auch sehr gut finde, ist, dass du auch die Rockband-Gitarren quasi mit dem Spiel kombinieren kannst. Und wenn es irgendwann mal, ich bin ja ein kleiner Träumer, wenn es irgendwann mal so eine Slipknot Edition geben sollte, Gitarren und Turntable, dann werde ich mit diesem Spiel Sex haben. Ihr habt leider auch Wolf nicht gesehen, wie er das gerade gesagt hat. Man glaubt es ihm, jedes einzelne Wort. Ich hab's wirklich schon probiert. Ich hoffe echt, dass du Freundin hat echt komisch geguckt, als sie dann reinkam und meine Mutter erst, die dahinter. Egal. Okay, Stichwort Mutter. Stichwort da fällt dir doch was zu ein. Ich wollte Stichwort Natal sagen, dass wir da gleich dann. Oh, das kommt dann wieder mit Fakten. Erstmal danke an Simon für die Cola. Cola. Sie macht Geräusche wie ein Bier, aber es ist trotzdem. Aber es ist 1A. Cola hat noch nie so lecker geschmeckt. Man muss dazu sagen, es wird wahrscheinlich die zunehmende Stunde, die nächste Stunde immer schlimmer. Irgendwann müssen wir wahrscheinlich... Ich hoffe es. Ja, dass da auch jemand stoppt, machen wir keinen 9-Stunden-Podcast. Natal. Wer hat's gezockt? Ich hab's gezockt. Buddy hat's auch gezockt. Also, bitte sehr. Buddy war aber cooler dabei. Ich hab's ja leider auch nicht gezockt. Wie ist es denn? Ohne Scheiß. Pass auf, ganz kurz erstmal dazu, weil Project Natal, mein Gott, wir haben alle die Ankündigung gesehen. Fang nicht bei Adam und Eva an. E3. Nein, fang nicht bei Adam und Eva an, meinte ich nur, weil du fingst so... Wir wurden reingeschleust durch Kontaktmänner und durften... Ganz ernst, durch Kontaktmänner. Buddy hat das klar gemacht. Ja, Buddy macht ja immer alles. Ich habe Kontakte. Also, wir sind unbeholfen da rein und haben uns gedacht, wir gucken uns die Top-Titel an, die halt sozusagen da sind. Halo, ODST und so weiter und so fort. Und dann war es wirklich so, hey. Entschuldigung. Trink nicht so viel Cola. Kommt doch mal, wollt ihr mal Natal sehen? Ich beneide euch. Und wie gesagt, wir haben im Vorfeld versucht, herauszukommen. Wollt ihr Geld geschenkt haben? Nee, dürft ihr nicht. Und Happy Ending, ne? Und letztendlich, mein Gott, wir standen dann davor und dann war es auch wirklich so, Kurzfassung, Tür geht auf, einer der Präsentatoren stand dann da, hat kurz reingeguckt, ein weiterer Nerds, Tür wieder zugemacht. Ja, aber das Geile ist dazu, wir haben die Tür ja aufgelassen. Wir haben sie ja so aufgemacht und dann haben sie aufgelassen, in der Hoffnung, wir sehen was. Und dann kam der Typ wirklich wie in einem Film, hält die Tür zu, grinst uns an und macht sie so ganz langsam vor uns zu. Suffisantes Arschloch. Der hat das bestimmt geübt, weil der hat das schon mehrfach gemacht. Das war aber auch der Typ, der in Amerika in der Late Night Show war und das Spiel davor präsentiert hat, der war schon sehr lustig. Auf jeden Fall, wir waren die einzigen Deutschen, die mit da drin waren. Ein paar Schlipsträger waren dabei, ansonsten nur internationale Presse und dann haben wir tatsächlich die Voraufführung mit Project Natal bekommen. Das, was man auch schon vorher auf E3 gesehen hat, das heißt diese komische Tech-Demo mit den Bällen, das heißt, dass du siehst dann sozusagen so einen blauen Schatten von dir selbst. Oder wie heißt das? Mhm. Weiß gar nicht, wie heißt das? Heißt das so? Müsste, glaube ich, so. Ja, ich glaube schon. Ein dummer Name eigentlich dafür. Das ist Abprall heißt das. Ja, genau. Auch, ja. Ja, aber es ist halt der klingt zu intellektuell. Sexy ist der Name Bouncing, nicht. Bouncing Ball. Ja. Ohne Scheiß, ich wollte gerade Bouncing Ball sagen, wirklich. Mir ist auch nichts Besseres eingefallen. Bouncing Ball. Scheiße, mein Hirn, ey. Bouncing Ball. Auf jeden Fall. Ricochet, also Einleitung, und das war wirklich sehr nett und sehr clever von ihm gemacht. Das war ein Entertainer. Ey, komm, ja, bla bla, viel gehört, ich mach's einfach mal. Fängt er an, das zu machen und so weiter und so fort und redet nicht viel. Er redet vielleicht, weiß nicht, maximal 2 Minuten hat er geredet und hat gesagt, ja komm, wer will von euch? Wer möchte Natal ausprobieren? Und dann war das halt auch wirklich so. Ich glaube, ich war sogar der Erste, nee, der Zweite war ich, glaube ich, weiß nicht. Mir ist ja auch Latte, auf jeden Fall, als ich dann dran war, ich bin einfach hingegangen vor die Kamera. Er hat mich sehr, sehr schnell erkannt und lustigerweise, als ich dann hingegangen bin, hat sich dieser blaue Schatten ein bisschen sozusagen angepasst, was ich auch schon lustig fand. Ja, und das war super, weil ich habe dich erkannt. Ich habe dich anhand deiner Bewegung innerhalb der ersten paar Sekunden erkannt. Das ist total strange. Super. Das ist halt wirklich so, also wie gesagt, man steht davor und er hat halt vorgemacht, ja, wenn man näher rangeht, geht man näher ran, wenn man weiter weg geht, geht man weiter weg. Das heißt, du hast wirklich den dreidimensionalen Raum und ganz im Ernst, ich stand davor und das allererste, natürlich, und das würde jeder von euch nicht anders machen und jeder, der es hier hört, würde es auch nicht anders machen. Man stellt sich erstmal hin und man probiert erstmal alle möglichen Körperformen aus, die halt. Wenn ihr wisst, was er gerade tut. Ja. Und wirklich irgendwie auf einem Bein gestellt und alle Glieder weggestreckt und sowas. Und ey, das war saulustig. Weil es hat nicht hundertprozentig funktioniert. Es gab so 98% hat es funktioniert. Ja. Ein paar Clipping, so, wo das Bein plötzlich völlig abspastet. Und das war saulustig. Aber ich glaube, das liegt auch am Booty. Wenn bei ihm irgendwelche Körperteile abspasten, dann. Er hat eine sehr unmenschliche Anatomie, da sind wir uns alle einig. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Du jetzt oder was? Nee, ich wollte wieder zum Thema kommen. Ja, ja. Es war sehr geil mitzubekommen, wirklich einfach nur ohne einen Knopf zu drücken. Er ist einfach rausgegangen, hat gesagt, los, wer will. Ich bin reingegangen und es hat funktioniert. Wie gesagt, zu 98%, aber das ist mal ein Statement. Auf ganz jeden ehrlich, Fall. Das war so flashig. Das war so flashig. Super flashig. Es würde euch auch gefallen, egal wie viel Kritik man da anbringen kann, weil kleine Sachen, ey, es ist so toll. Man fühlt sich wie in Zurück in die Zukunft 2, weißt du, so Sachen, die noch gar Hoverboard. Nicht da sein dürfen. Ja, das spielt man mit dem Handy. Hoverboard, echt Hammer. Ey, nee, das war wirklich, keine Ahnung, erstmal rumprobiert und es hat einfach funktioniert und dann habe ich halt gespielt. Und hab wirklich, okay, wo ist der Ball? Hab mal versucht, ihn mit dem Kopf zu nehmen im dreidimensionalen Raum. Hab ihn versucht, mit meinem Becken zu nehmen, diese Bälle. Ich hab versucht, ihn mit den Füßen zu nehmen. Hab auch mal versucht, Dollar zu schlagen. Ey, und verdammt, bis auf ein minimales Delay, was wir aber auf jeden Fall ansprechen müssen. Hat es aber trotzdem, also minimal, sage ich wirklich, hat es trotzdem verdammt gut funktioniert. Und das, nachdem ich wirklich gedacht habe, es ist eh nur alles Hype, so wie man es halt kennt, so das ist eh alles nur eine Tech-Demo, die haben alles einstudiert und so weiter und so fort, die gesunde Nerd-Skepsis. Man wird doch nur belogen. Ey, Mann, wir waren selber dabei und wir durften es spielen. Super, das funktioniert. Voll geil. Hammerhart, echt. Das ist auch so eine Sache, also wir müssen gleich diesen kleinen Mangel ansprechen, mit dem Delay und so. Aber, also bei aller Meckerei und bei aller Kritik, auch gegen Peter Molyneux und so, ich muss schon sagen, er schwätzt halt viel und das ist auch meistens nur ein Drittel von dem, was er erzählt. Aber hat das, Kritik aber auch verdient. Teilweise. Er hat sie auch verdient, ja. Aber ich finde, das Drittel, mit dem er rauskommt, das ist dann auch teilweise, also ich muss sagen, Respekt für dieses Project Natal und dass es funktioniert, weil ich finde, das ist wertiger und wirklich auch wertvoller als, sagen wir mal, das 15. Halo jetzt beispielsweise. Man muss kritisieren, es ist auch nicht alles Gold, von dem er so schwätzt, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr richtiger, wichtiger Schritt und ich finde es beachtlich, dass jemand echt so viel Energie und auch Mut reinsteckt, wirklich in so eine Richtung zu gehen, während ich will es nicht mal bashen, aber während Sony dann halt mit so einem Pad ankommt. So, ja, also ganz im Ernst, da schmutzt dich und dann ist aber auch wieder gut. Also ich würde gerne kurz was sagen, Rudi, weil du guckst. Ja klar, okay. Ich wollte nur ganz kurz was zu den Eistüten sagen. Aber ja, aber darum wird es eh gleich gehen, weil, sehe ich genauso wie du, es ist so typisch. Ja, Nintendo ist immer der sich eine gute Idee ausdenkt für einen Controller und die irgendwie, wie damals N64, Analogstick in der Mitte. Immer. Sehr innovativ, Turbo-Steuerung, es hat voll funktioniert, alle waren beeindruckt und alle klauen es dann. Und das ist aber auch deren Geschichte. Ja, aber sie lassen sich das klauen und erschaffen dann nichts Besseres, sondern irgendwas anderes. Irgendwie in der nächsten Generation darauf neuen aufbauen, eben. Genau. Gucken wir mal, wie wir das schaffen. Aber sie bringen das nicht so voran und das finde ich schade, wie zum Beispiel jetzt Microsoft, weil von der Idee, die bei Nintendo schon lange vorher da war, hätte man schneller zu dieser Microsoft-Idee kommen können. Was die gemacht haben, ist übrigens interessant. Die haben nämlich, ihr kennt ihn von YouTube, diesen Kollegen, der aus dem Wii Remote das Head-Tracking, meinst du, oder? Das Head-Tracking gemacht hat. Den haben sie ja eingekauft, unter anderem. Dann haben sie eine Software gekauft, die all das für den PC schon längst bringt. Es ist natürlich was anderes, wenn du es Open Source machst für alle Rechner oder wenn du sagst, für dieses System, und es muss immer funktionieren und es muss perfekt sein. Und das alles, das ist einfach ein, das ist so ein Killerinstinkt, den halt Microsoft hat, den andere vielleicht nicht haben. Sony denkt sich, oh, wir müssen das kopieren, wir kopieren es besser. Aber Microsoft, die setzen sich, ich habe das Gefühl, da setzt sich wirklich einer in eine Hütte für einen Monat und überlegt sich, was ist way ahead. Was ist wirklich eine ganze Ecke? Bei Microsoft ist oft die Vorgabe, da muss sich einer hinsetzen und sich überlegen, was könnte man Cooles daraus machen? Auf jeden Fall kein Halo 3 Film. Zum Beispiel kein, zum Beispiel kein Halo 3. Halo 3 haben die verkackt. Ja, ohne, gut, ohne Scheiß. Ich will nochmal ganz kurz genau da ansetzen, um wieder zurück zur Präsentation zu kommen. Dieses ganze Gehype und so weiter und so fort, weil mein Gott, ihr, wenn ihr das jetzt hört, oder Gregor Wolf, ihr wart wir waren nicht dabei. Wir waren nicht dabei. Das wollte ich wir lauschen sagen. Gespannt. Also das Ding ist, wir haben eben, das deswegen, also wir ganz kurz auch um das nochmal vielleicht ein bisschen zu erklären. Es war halt schon so, dass wir danach diese andere Tech-Demo gesehen haben, nämlich als Beweis, dass du Project Natal auch als Steuerelement benutzen kannst. Und dazu wurde Burnout gespielt und dann hat man sich hingestellt und Fuß nach vorne ist Gas, Fuß nach hinten ist Bremse und dann einfach wie so ein Lenkrad halt simulieren. Das war sehr schwierig. Also da war es auch so, erstmal, auch da wurde direkt on the fly durchgewechselt, da musste man sich ganz kurz hinstellen und erstmal sozusagen für 2 Sekunden, wirklich nicht länger, kurz stehen bleiben, damit die Kamera und das System den neuen Körper erkennt. Aber das ging wirklich sehr schnell und das war sehr schwammig. Also da war der Delay wesentlich stärker zu spüren als bei ja, der anderen Tech-Demo. Ja, Tech-Demo. Es ist ja auch ein actiongeladenes Rennspiel. Mhm. Das ist ja perfekt, um so Delays auszutesten. Und du wolltest was sagen? Weil nein, ich wollte nicht ins Wort. Genau, nein, das nein, sagen. Nein, nein. Ja, genau. Weil im Grunde, ich muss sagen, also wir, das klingt jetzt eher negativ. Es ist auch nicht so toll gewesen, dass es ein Delay gab, aber wir haben sie angesprochen und meinten, hier, there is obviously a delay, und haben dann angesprochen, dass da ganz offensichtlich was ist, während all die anderen irgendwie nur gegrinst haben und so, ah, alles toll. Und er meinte dann, nee, das ist 0,0085 schlag mich tot, und das ist genau derselbe Delay, den Controller hat. So habe ich auch reagiert, aber gut, er sagt dir das, du glaubst es, du kannst es auch nicht widerlegen. Genau. Aber man muss dazu sagen, später sind wir auf die Idee gekommen, dass es ja von der Konstruktion so war. Da ist die Kamera, die geht in die Xbox, also so war es aufgebaut. Ich habe mir es extra danach nochmal angeguckt, weil ich dachte, okay, vielleicht liegt es daran. In die Xbox, von der Xbox durch einen Laptop, da war dann die Berechnungssoftware drauf, die dann quasi später ersetzt wird durch die Hardware. Ja. Und von da aus in den Plasma. Und jeder, der schon mal Bemani-Spiele gespielt hat, weiß, dass es immer ein minimales Delay gibt. Auf jeden Fall. Deswegen gibt es ja bei Spielen wie Guitar Hero und so eine Einstellung. Genau, die nachjustieren, genau. Und das kann wirklich daran gelegen haben, aber ich möchte es auch nicht damit entschuldigen. Nee, das kann man erst sagen, wenn es da ist. Und es würde auch trotzdem funktionieren. Es ist nur nicht ganz so gut dann. Ja, also was man da aber sagen muss, und das hat der Typ, der das halt präsentiert hat, auch gesagt, und wie gesagt, ich will auch gar nicht zu sehr drauf rumtreten, ne, was den Delay angeht, und er ist da und wir wollen ihn nicht leugnen, ganz im Gegenteil, aber was man gemerkt hat, dass ein Spiel die Bewegung erkennt, ohne dass man irgendein Stück Hardware in der Hand hat. Und das war, also so oder so, ne, gut, das war vorher bei der ersten Technik, bei dem Ricochet halt auch schon so, aber trotzdem, es war Burnout. Es war ganz klar Burnout, und die haben einfach das umgesetzt. Und das hat gezeigt, es gibt Möglichkeiten. Dann wurde noch eine Frage gestellt von irgendeinem ausländischen Pressemann, wie stellt ihr euch denn einen Ego-Shooter vor, zum Beispiel Call of Duty, wie sollte man das spielen? Und dann hat er sich hingestellt, da war schon klar, so dass er selber so ein bisschen gerätselt hat. Aber er hat auch ein bisschen Bock drauf gehabt, sich das vorzustellen. Ja, der hat auch schon Pläne. Und gut, ihr seht es jetzt halt nicht, aber das war halt schon so, mein Gott, er hat halt ein Gewehr gemimt, und Kamera erkennt scheinbar sozusagen, wenn du die Hand bewegst als Auslöser und Granaten werfen, gut, das wäre dann wieder offensichtlicher. In der Theorie ist mit Natal alles möglich, hat er gesagt. Aber er hat auch wirklich betont, in der Theorie. Natürlich. Was der Spielentwickler dann daraus macht, beziehungsweise, das ist eine andere Geschichte. Und ganz im Ernst, ich will ein Handbuch sehen, wo die Bewegung und die Bewegung haben sie angetan, ne? Wie du jetzt an hast du, Modern hast Warfare 2 steuern sollst. Also auf jeden Fall, also auch mein Fazit aus dieser Natal-Sache ist, dass es, natürlich gibt es da was zu kritisieren, auch mit dem Delay, auch daran muss man noch arbeiten. Aber ich finde, eigentlich sollten wir, ich meine, wir sind alle Gamer und alle Nerds und prinzipiell haben wir doch erstmal mal Spaß an guten Spielen. Dann flippen wir doch alle aus, wenn wir ein neues geiles Spiel im Laufwerk haben. Das hat die und da finde ich, ist das einfach mal eine geile Sache, dass sich irgendjemand, und das ist auch scheißegal, ob das jetzt Peter Molyneux war und ob das Microsoft ist oder, ist doch völlig egal, aber es gibt diese Technologie und wir sind gerade echt dabei, wirklich ein Schritt in eine neue Gaming-Welt zu machen. Das klingt so pathetisch, aber ich glaube wirklich, dass sich ab jetzt vieles, ich war schon mal vorher, damals, als wir alle Super Nintendo gezockt haben, wäre jemand aus der Zukunft gekommen, hätte uns gesagt, in 15 Jahren hätte uns so ein Natal-Video gezeigt. Ja, da hätten wir doch alle gemeinsam im Strahl ejakuliert. Wie geil ist doch, das gewesen wäre. Und ist doch so. Und deswegen sind wir noch hier. Weißt du? Durch die Zeit. Durch die Zeit. Und jetzt hätten wir es ins Auge gekriegt. Nein, aber weißt du, also das will ich damit sagen, irgendwie, weil irgendwie jetzt beginnt schon wieder dieser erste Backlash und die Leute fangen an, ich meine jetzt nicht euch, aber generell rumzumäkeln, Peter Molyneux ist eh doof und so, aber lass uns doch erstmal gemeinsam... Da geht's auch eher um Milo. Ja, Milo war auch eh okay, nicht okay, über den muss man... Ich glaube, euch würde Milo, ich habe es nicht gespielt, aber euch würde es auch alle auch beeindrucken, weil man ganz schnell in das diese... Das meine ich, das ist erstmal beeindruckend. Ja, wenn also, die dieses Uncanny Valley durchhaben, wo man das nicht glaubt und dann glaubt man's, dann haben die dich, egal bei was, weil es ist und interaktiv, das ist, so das ist kein Film, es ist... Und also ich freue mich erstmal, dass es das gibt, dass sich jemand hingestellt hat und da viele, viele Entwicklungsjahre reingesteckt hat. Ihr habt es ausprobiert und ihr sagt, es funktioniert, von diesem kleinen Delay abgesehen. Und das ist doch erstmal geil. Da bin ich als Gamer, bin ich doch erstmal happy. Das ist doch super. Das ist wirklich fett. Also wirklich, und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir es sagen dürfen, aber ich sage es jetzt einfach und nehme die Kappe auf mich irgendwie. Es wird nicht dieses Jahr rauskommen, aber es wird definitiv halt in den Handel 2010 und bis Mitte des Jahres 2010 kommen. Das heißt, es ist echt nicht mehr weit weg. Rechnerisch muss es ja auch im ersten Quartal kommen. Also sollte ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ja klar, aber wie gesagt, das wollte ich gerade sagen, also das ist echt nicht mehr weit weg. So, und wie gesagt, mein ich Gott, mich ich habe als geil. Es auf E3 announced wurde, habe ich auch gedacht, ja, mach mal. Wie gesagt, also, weißt du, guck auf die Uhr und es dauert noch 2 Jahre oder sowas. Aber nee, ist halt nicht mehr so. Und was ich noch ganz kurz dass ich erwähnen muss, bitte. Nach den Tech-Demos, okay. Tut mir leid, nach den Spieldemos wir noch 8 Stunden. Nach den Spieldemos haben sie auch wirklich, und das fand ich halt wirklich auch geil, und das fand ich auch cool, dass sie gezeigt haben, sie haben uns die Programme gezeigt, wie es gemacht wird. Und so oder so, das hat uns auf jeden Fall einen weiteren, also Simon und mir einen weiteren Einblick gegeben, wie diese Technik und wie die Software dahinter funktioniert. Und ich will schon wieder nicht zu viel verraten, aber es war, also es war definitiv. Weil es lustigerweise... Ja, also in der Form. Ja, stimmt, klar, es ist völlig naheliegend. Ja, das ist aber dabei... Und dabei, warum dabei kommt ist es aber so simpel. Aber das ist halt das Lustige gerade. Es ist ja eigentlich so simpel. Und dazu haben sie halt noch verschiedene, wir haben verschiedene Fenster gesehen und eines war Wärmeentwicklung. Das heißt, die Kamera erkennt, wie nah der warme Körper an der Kamera ist und wie weit er entfernt ist. Je weiter du weg bist... Der Spieler ist oder die Zuschauer. Mhm. Also das ist auch ganz so groß. Sie erkennt es sofort. Also genau, er erkennt auch, und das haben wir live gesehen, wie gesagt, wie es funktioniert, wenn einfach jemand durchs Bild läuft zum Beispiel oder wenn sich jemand wirklich hinstellt und der zweite Spieler erkannt wird, und das war alles on the fly und es hat funktioniert. Boah. Und wie gesagt, der Körper wird erkannt, indem halt einfach sozusagen die verschiedenen Gelenkpunkte automatisch erkannt werden, weil, mein Gott, es ist auch nichts Besonderes mehr. Wie dieses Motion Tracking und wenn man halt Gesichtsanimationen überträgt, genau. was ja sehr, sehr gut gemacht wird mittlerweile. Nur, dass man keine Lichtpunkte halt braucht. Ja, nur, dass sie einfach sozusagen, die haben eine Software entwickelt, die halt genau das automatisch und erkennt. Ich weiß nicht genau, wie es ist, und die Frage habe ich nicht gestellt, was ist, wenn jetzt so ein super krasser Hip-Hopper mit einfach unglaublich krassen, fetten Klamotten da vorgeht. Ja, aber das tatsächlich einfach. Oder wenn du deinen Fetisch hast und immer als Batman mit einem Cape rumrennst. Oder so. Also, was würde dann passieren? Wie ist das denn so? Ja. Also, mein Gott. Aber nein, es ist tatsächlich so, nur um das zu erklären, ich habe sehr aufgepasst, als er das erklärt hat. Es gibt ein paar sehr feste, es gibt ungefähr, glaube ich, 50, 60 Fixpunkte über den Körper verteilt, die alle fest eingeplant sind von der Software und die auch definiert werden. Und es reichen aber schon 4 oder 5 davon, um das ganze Skelett so einigermaßen zusammenzustellen. Du brauchst dann halt, weißt du, sowas wie Kopf. Coole Technologie. Die Becken. Die Beckenknochen, ja. Ja, klar. Von da an, ich mein Bein sieht jetzt nicht aus, anders verbiegen, als weil es geht nicht so viel. Ja. Es zeigt nach unten und fertig. Mein Bein zeigt nach unten. Und fertig. Er hat sich hingesetzt und meinte so, ja, manchmal will man sitzen, und dann setzt er sich hin und das Skelett ging mit. Also wie Echtzeit-Rendering oder so. Ich kann es nicht beschreiben, aber das Skelett ging mit und man hat gesehen, okay, die Person sitzt und das hat er einfach nur erkannt aufgrund der Tatsache, dass sich die Beckenpunkte plötzlich woanders befinden. Und weißt du, die Beine dazu und dann errechnet er das. Das ging aber on the fly. Das war nicht so mit Wartepause und neu berechnen und so, sondern es ging sofort. Dann hat er seinen Stuhl genommen, ist wieder aufgestanden, hat den Stuhl vor sich herumgeschoben und du musst dir vorstellen, du hast ja die Knochen gesehen, also die diese Bone-Struktur. Und die hat sich nicht im geringsten hat die gezuckelt oder es nicht gerafft, sondern die ist einfach stur weiter stehen geblieben quasi. Der Kerl stand weiter, obwohl der Stuhl die Sicht verdeckt hat, weißt du, weil man einfach wusste, ja, es ist ja nichts passiert. Was soll denn jetzt in der Sekunde Neues dazugekommen sein, dass sich das Bein verändert? Und das ist so smart alles. Ich freue mich so auf den Test, weil wir können so viel ohne Scheiß. Ein Füllhorn. Kannst du das schon mit der Guitar Hero Gitarre haben? Das will ich auch. Es ist schon sehr faszinierend, eben etwas für das, was alle im Vorfeld dachten, dass es eigentlich nicht wirklich was Interessantes werden kann. Wie enthusiastisch dann alle davon. Sagen wir Misstrauen. Wir haben die Leute regiert, als der Bikini kam oder als die Leute auf den Mond fliegen wollten. Was ist das für Analogien, bitte sehr? Also so Atombombe, Bikini und Mondlandung. Das ist die klare Ableitung. Ja. Ich finde es auch faszinierend und ich freue mich auf die dann bald kommenden Spiele, von denen wir jetzt noch nicht mal träumen können. Das wird richtig, richtig geil, Freunde. Der Wolf ist der Fazitmann. Ich bin Fazitmann heute. Der Wolf will einfach nur, dass wir langsam mal fertig werden. Ich auch, deswegen. Ich habe auch Hunger langsam. Einfach mal, wenn es so geht, zum nächsten. Ja, bitte. Bitte nichts Langweiliges. Nee, ist auch sehr flashig im Grunde. StarCraft 2. Auch hier zurück in die Zukunft 2 und so iPads. Oh ja. iPads. Ist natürlich Spielerei, aber verdammt coole Spielerei. Ja. iPads habe ich mich in eine Präsentation reingesetzt mit einem der Entwickler. Da hatte ich, glaube ich, den Vorteil gegenüber euch beiden, die ihr es auf dem Showfloor ausprobiert habt und dort dementsprechend einen anderen Eindruck bekommen habt, weil ich habe mich mit dem Entwickler dort zusammengesetzt und der hat mir natürlich dann die Sachen gezeigt, was du dort machen kannst. Wer iPad nicht kennt, das ist eben eine iToy oder PlayStation 3 Kamera. Ein Tamagotchi, wo du quasi auf dem Bildschirm siehst du das, was deine Kamera von der PS3 aufnimmt und da wird eben ein virtuelles Tier dann drüber gemacht. Also meine Kinder, ich habe keine Kinder, aber wenn ich sie hätte, würde ich sie natürlich mit sowas beschäftigen, damit sie nicht nerven. Meine Kinder spielen dann also auf dem Teppich mit ihrem virtuellen iPad. Genau. Ungefähr muss man sich das vorstellen. Da gibt's überhaupt keine Freunde mehr. Und eben, also so wie man es von anderen iToy-Spielen, Anwendungen kennt, hier When I'm Cleaning Windows und wie das alles heißt, wo man dann When I'm Cleaning Windows. Super. Ich habe den Song echt runtergeladen. Ich kenne das Spiel nicht mehr. Nee, aber du kennst den Song. Nee, jetzt mittlerweile schon. iToy, du musst doch die Fenster wischen und da hast du noch Spiel. Aber egal. Auf jeden Fall so eine iToy-Anwendung, was eigentlich ja mittlerweile schon wirklich ein alter Hut ist. Aber da also, eben ein alter Hut. Schon traurig, wenn Nerds dann plötzlich Fenster machen, die sie nie sauber machen würden in echt. Aber ey, ohne Scheiß, ich weiß auch nicht mal, wo bei mir zu Hause ist. Wir wollen ja auch nicht, dass das Licht durchkommt, aber ich fand es eben das erste Mal, also das iPad das erste Mal in Aktion gesehen, ich kann es von dem Video vorher und es hat mich dort beeindruckt, was ich dort gesehen habe von dem Ding, weil einerseits, wer wird jetzt noch freiwillig mit dem Tamagotchi von uns hier spielen? Na, wer nicht älter als 10 Jahre ist, wird es ja nicht in die Tamagotchi. Erzähl weiter. Tamagotchi, aber ich meine, das ist doch völlig... Ja, aber essentiell... Gregson, weitermachen. Okay, Tamagotchi. Ja, mach ich doch. Ja. Oh. Uli, du kriegst jetzt nicht die nächsten 20 Spiele in 10 Minuten, bitte sehr. Egal wie sehr du versuchst. Du hast schon genug geredet, das reicht schon. Nein, aber iPad hat mit dem Entwickler dort, natürlich, da der Entwickler dabei war, gut funktioniert. Ne? Es hat darauf reagiert, ich hatte auch gute Lichtverhältnisse in dem Kabüffchen, was Sony dort aufgebaut hat, dass es darauf reagiert hat, wo ich mit der Hand hingegangen bin. Es ist eben, dass das... Wo bist du denn mit der Hand hingegangen? Ich habe es gestreichelt, oben, auf dem Kopf. Was ist passiert? Ja, es ist so ein kleines Affenmännchen. Ja, das sollte man auch sagen. Das soll herumläuft und... man kann mit dem iPad, mit dem virtuellen Tier dort interagieren. Man kann mit so einer Art Tafel, die man in die Hand bekommt, so eine Karte, irgendwelche Gegenstände erscheinen lassen, mit der das iPad dann spielt. Du kannst es duschen. Wollte ich gerade sagen, diese Karte kann alles sein. Also die Karte ist nur von der Software abhängig, was sie denn sein soll. Sie kann wahrscheinlich auch einen Riesen... Es kann eine Dusche sein. Also und was man da tatsächlich, und das haben wir auch gesehen, auch auf dem Showfloor, von wegen, weil wir jetzt so krass über Natal geredet haben, auch die iToy-Kamera war fähig, diese Karte aus verschiedenen Winkeln zu erkennen. Vielleicht nicht so hundertprozentig genau wie Project Natal, aber trotzdem, auch das haben wir direkt ausgecheckt, diese Karte, also wenn man die Karte dann sozusagen nimmt und wirklich auch sozusagen in den verschiedenen Positionen hält. Bei der Dusche habe ich es mitbekommen, es hat dann auch wirklich reagiert. Je nachdem, wie der Winkel der Karte war, hat sozusagen die Dusche, die virtuelle Dusche, auch darauf reagiert. Es wäre traurig, wenn also, die PS3 das nicht könnte. Ja, es geht ja eher um die Kamera sozusagen und ne, um die Software, die ihr dann letztendlich hinter iPad steckt. Und das ist so, weil du was in echt bewegst und genau. Es virtuell eine Reaktion also, erzeugt. Das ist Grafik an sich ist ja nichts Besonderes. Das funktioniert ja. Es ist der Roger Rabbit Effekt sozusagen, ne? Dass ja, so, ja, man, sowas, man was, wo dann ein virtuelles Tier Jessica Rabbit. Ah. Die geilste Frau in Filmen. Ohne Scheiß. Ja. Jemand hat Jessica Rabbit so gerendert, wie die in echt aussehen würde. Schick ich mal rum. Heißer als der Super Mario in echt auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Alle gucken jetzt gerade versonnt einfach in der Gegend rum. Ja, ja. Ja. Jeder hat seine ganz eigene Fantasie. Mm. Ah. Aber das iPad, ich fand's, war eine ganz lustige Nummer. Ich habe den Entwickler auch nochmal drüber ausgefragt, weil die haben sich tatsächlich mit den Leuten von The Last Guardian unterhalten, mit Ueda, dem Entwickler, weil ich hatte so dran gedacht, so, okay, das ist so ein haariges Tierchen und sowas. Und also der wollte mir natürlich noch in der Hinsicht nichts verraten, aber vielleicht gibt es da ja mal in Zukunft ein kleines Crossover, dass du das als Haustier mit dazu haben kannst zum Beispiel, was ich schon eine ganz coole Sache finde, weil es ist ja dieser Haustier-Effekt, den du im Spiel dann haben wirst. Diese Crossover-Nummern wäre tatsächlich sehr gut, wenn du aus den coolen Spielen Shadow of Colossus zum Beispiel. Wenn es ein Remake gäbe und du könntest jeden einzelnen, das wäre schon... Ja, das wäre für Nerds, aber es wäre auch ziemlich cool. Ja gut, aber wie gesagt, The Last Guardian irgendwie, das ist ja, wäre ja eine perfekte Vorlage. Weil jetzt stellt euch mal vor, aber jetzt nur mal so rein vorgestellt, gut, das ist Nintendo, das ist egal, aber man hat so einen kleinen Mario als Haustier. Wieder in die Ecke gekackt, du scheiß Mario. Ich hätte lieber eine richtige Katze. Nein. So, nächstes Spiel. Ja. Was haben wir denn noch auf dem Zettel? Was hast du noch? Also ich dachte, iPad war jetzt das nächste. So, jetzt mal wieder was für Leute über 12. Ja. Ja, ich kann mal, also wollen wir bei Sony bleiben oder Microsoft? Also oder ich würde am PC hatten wir noch gar nicht. Gib mal bitte was PC. Da war ja auch nichts. Was war da schon groß für ein PC? Also tatsächlich. Es gibt tatsächlich weniger PC-Spiele als alles andere. Also, sehr merkwürdig für eine deutsche Messe. Das stimmt. Aber die waren, ich sag nur, ja. Ne? Ja. Ja. Gott, also, da braucht man jetzt auch nicht groß jetzt feiern StarCraft 2 oder Diablo 3. Das ist einfach die allerbesten Spiele der fucking Welt. Diablo 3 müssen wir eben nochmal. Das verstehen auch wirklich nur sehr intelligente Menschen, die eben nicht nur irgendwie Konsolen kommerzmäßig unterwegs waren und immer alle Spiele spielen konnten. Das Schöne ist, ich kann den Part sehr viel mit nachher rausschneiden. Mit Revolution zu tun. Wir unterhalten uns, wenn du dir einen neuen Rechner kaufen musst, Budi. Nee, aber die StarCraft-Ding, wir haben auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Das ist so eine Sache, wir haben auch ein Movie bei uns auf der Seite, GameOn.de, wo Eddie und du an dieser unglaublich langen Diablo-Schlange vorbeigeht, wo die Leute teilweise 2 Stunden und am Samstag waren es ja Wartezeiten von bis zu 4 Stunden, dann letztendlich am bestbesuchten Tag am Samstag. Und das sind so Dinger, ich glaube, ich persönlich würde mich nicht 4 Stunden in eine Schlange stellen, um mein Spiel zu... Aber warte mal, da muss ich sagen, das finde ich einfach geil und da zücke ich jedes Mal den Hut vor den Leuten, die das wirklich auf sich nehmen, sich 4 Stunden in so eine Scheißschlange zu stellen, um vielleicht 15 Minuten also, ihr Lieblingsspiel zu sehen. Also da muss ich sagen, ey, ganz von einem Gamer-Nerd zum Gamer-Nerd, Respekt, Leute. Ich finde das geil. Solche Leute ihr beiden, wie ihr, ja, absolut, die aber brauchen ihr beiden wir. Seid ihr jetzt nicht gerade mit Diablo und StarCraft aufgewachsen? Nee, wir haben Leben. Also spielerisch nicht, aber ich kenne den Effekt, weil ich eben im Internet... Ja, klar, okay, natürlich. Den Effekt kennen wir aber alle. Letztendlich, mein Gott, also ich hatte keine PlayStation 1. Ich hatte mal einen Super Nintendo und irgendwann kam, irgendwann kam dann sozusagen mein PC und das war einfach, das hat mich als Gamer geprägt. Ich spiele andere Spiele und ich habe eine andere Auffassung von Spielen als jetzt zum Beispiel ihr beiden. Oder gut, als Simon hat jeder Mensch eine andere Auffassung. Simon hat keine Auffassung. Aber das ist was anderes. Und ganz ehrlich, ich habe Nächte, ist ja ganz Monate, Jahre damit verbracht, StarCraft besser zu verstehen, einfach nur, weil es für mich, also jetzt was StarCraft 2 angeht, so gut zu verstehen, dass ich kompetitiv im Wettkampf wirklich gut arbeiten konnte. Es war wirklich so, ich habe meinen Clan gehabt, ich wollte, dass der Clan gut funktioniert, ich wollte so gut spielen, dass ich irgendwie gegenhalten konnte. Hat niemals funktioniert, aber es war mir auch egal, weil das Spiel und jede einzelne Partie so geil war. Das Spiel weil das einfach zählt. Ein richtig, ja, weil es einfach ein System aufzeigt, was perfekt ist, meiner Meinung nach. Und das ist der Grund, warum so viele Leute auch StarCraft 2 sehen möchten, weil es ganz klar ist, 10 Jahre hat jeder auf eine Wiederholung, auf eine Fortsetzung gewartet. Aber es war nicht nötig. Es war einfach nicht nötig, weil das Spiel auch jetzt noch so gut ist. Und was das schon wieder aussagt über das Spiel. Und jetzt, ja, jetzt, ganz im Ernst, ich hab gedacht, okay, StarCraft 2, ich will gar nicht, dass sich so viel verändert. Ich will einfach nur, Grafik soll ein bisschen toller sein, maximal so ein, zwei neue Einheiten, aber bitte, bitte macht's nicht kaputt. Ich hatte so viel Angst, dass sie das Original kaputt machen, als dass ich gesagt hätte, ich bin offen für alles Neue. Und ganz im Ernst, ich spiele es und ich hatte so ein ganz komisches Mischgefühl. Auf der einen Seite waren die Hotkeys gleich, ich wusste immer noch sozusagen, worum es geht, ich kannte die Schwerpunkte der Rassen und so weiter und so fort, aber es gab so viele neue Möglichkeiten, so viele neue Strategien, die ich in diesen paar 40 Minuten habe ich gespielt, da schon ergründen musste und auch wollte. So viel halt zu StarCraft, ich sage wirklich nur, StarCraft wird die PC-Gemeinde, die StarCraft 1 gespielt haben, echt wegflashen. Und die Kampagne ist geil inszeniert, es ist ein geiles Strategiespiel, es wird online und E-Sport-technisch alles wegrocken. Ich sag aber auch, ich weiß nicht, wann das Spiel rauskommt. Weil das Ding ist, jetzt ist es eh egal, aber ich will, dass sie so lange daran arbeiten, dass es auch wirklich gut ist. Und keine Ahnung, wie lange sie dafür brauchen, das, was ich bis jetzt gesehen habe, und ich bin bei weitem nicht ein StarCraft-Crack. Bei weitem nicht. Da gibt es ganz andere. Ja, ja, und wie. Und also ich finde das auch voll cool, dass du dich da so begeistern kannst. Also, ich habe das Beispiel auch nur angeführt, also weil ich StarCraft jetzt nicht gespielt habe, heißt das nicht, dass ich nicht absolut respektiere und anerkenne, wenn sich da Leute 4 Stunden hinstellen, um das Spiel zu spielen. Ich wollte nur damit sagen, dass ich das einfach, ich finde es persönlich geil, da habe ich so ein, ja, wir sind alle Gamer und wir müssen halt irgendwie, weißt du, wir sind so eine Subkultur, wir müssen irgendwie zusammenhalten und wir müssen das mal nach außen tragen. Ich finde es geil, wenn ihr als Zuschauer, als Zuhörer auf die Messe fahrt und euch da echt 4 Stunden hinstellt, um ein Spiel für 10 bis 15 Minuten zu sehen. Ich finde das, da bin ich ein bisschen stolz, auf uns alle. Ich finde das geil. Ja, ich mag das auch, ich finde es auch traurig, weil es irgendwie die Leute tun dir auch leid, so, wenn man damit der Presseausweis dann kommt. Natürlich, ja, klar, das schon. Natürlich. Aber ich sag das jetzt, aber in Wahrheit lache ich über solche Leute. Ihr armen Idioten, steht ihr da, wir rennen einfach vorbei und gucken es uns an und gehen dann wieder. Nein, das war nur natürlich ein Witz. Ich meine es schon ernst. Ich wisst ihr was, erst Pathos und dann... Ja, ja, ja. Irgendwo ist einfach Schluss, wenn dann halt mehr Leute dastehen. Oh, dann geht's halt nicht. Und ganz ehrlich, Blizzard macht es auch tatsächlich richtig und das ist der Grund, warum so viele Leute da sind. Diablo 2 wird immer noch gespielt. Ja, es gibt immer noch unglaublich viele Leute, die immer noch bei Diablo unterwegs sind. Community, online, das Battle.net. Die waren früher da, als es... War das Internet noch neu, als Battle.net plötzlich und kam. Battle.net, aber Battle.net war so und die haben es sofort so ausgenutzt, dass es bis heute Spaß macht. Und das musst du erstmal können, und ey. Nicht pass schlecht. Auf, und um jetzt auch mal vielleicht weg von diesem Blizzard-Phänomen und vielleicht auch weg von StarCraft zu kommen, einfach mal Diablo 3 als Spiel, als solches zu betrachten. Wir haben es ja auch angespielt. Ich habe leider den Mönch nicht spielen können. Es gab ja auf der BlizzCon, parallel gab es die BlizzCon. Du meinst den Witch-Doctor? Ich habe gerade auch meinen inneren Nerd-Meter gesehen. Da merkt, merkt man, dass ihr... Wer ist der Mönch? Nein, ich wer ist der fucking... Ich hasse Diabolo. Ja. Ob das jetzt ein cleverer Karriereschritt war? Aber gut, Leute, bitte. Ich sag nur, kurze Erklärung, auf der BlizzCon, parallel war die BlizzCon und die BlizzCon ist ein riesengroßes Event, bla bla bla bla, und da wurde sowohl das neue Add-on für World of Warcraft, dieses Spiel, was einfach mal 20 Millionen Menschen, nee, ich weiß nicht, 11 Millionen sind es weltweit, in die Verdammnis geschickt hat. da wurde das angekündigt und zu Diablo 3, wo wir immer noch nicht versteht, wann das rauskommt, wurde eine neue Klasse revealed, also announced. Und das ist die Klasse, nämlich der Mönch, die ich früher, so eine Klasse habe ich mir gewünscht. Und es ist schwer, euch das jetzt eine zu erklären. Eine Klasse. Es haben insgesamt 4 Klassen, eine oder? Klasse? Nein, es wird mehr Klassen geben. Es wird mehr Klassen geben. Also spielbar waren zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, 3 Klassen. Und der Mönch war dann ab diesem Zeitpunkt spielbar. Und ich habe ihn leider nicht spielen können, weil wir nicht mehr zu dem Stand gekommen sind. So oder so, der Mönch ist eine Klasse, der ist sehr melee, sehr, sehr, sehr, sehr nahkampforientiert. Und das ist eigentlich, bis auf den Krieger oder sonstiges, es ist zu schwer. Ja, das klar, natürlich, das ist auch... Ich sage, okay, dann die Kurzfassung, Diablo 3... rockt die Scheiße fett. Ja, rockt echt die Scheiße fett. Es ist, stopp, diejenigen, die sich für das Thema interessieren, die klug genug dafür sind, es ist bei weitem nicht so bunt und bei weitem nicht so flashig, wie die ersten Bilder es waren. Die haben den Stil ein bisschen reduziert, weil jeder hatte Angst, dass es so ein bisschen WoW, Feen-Scheiße, staubmäßig wird. Ja, so alles ist es nicht. Es ist sehr dreckig, es ist düster, aber es sind geile Effekte. Schon mal gut. Das Gameplay wurde wirklich, also das ist mir sofort aufgefallen, die Range, also die Fernattacken, die sind wirklich, du musst gezielter arbeiten, damit deine Projektile auch das Ziel treffen. Super geiles Design, egal was man sagt. Und der Mönch, die neue Klasse, wird ein komplett neues Gameplay in dieses Spiel, in dieses alte System reinbringen. Und das sagt schon alles aus. Ey, die haben nicht aufgehört, sondern Diablo 3 wird fett. Ja. Wird richtig fett. Ich wollte damit wirklich nur sagen, bei mir ist es nicht Diablo 3, für das ich mich 4 Stunden anstellen würde, aber ich finde es cool, wenn es Leute tun. Bei mir wäre es einfach nur was anderes. Ich wollte aber nur damit sagen, wir brauchen solche Leute, die wirklich 4 Stunden da stehen, weil sie Fans sind und begeistert. Ich finde das gut. Ich finde das ganzen Redaktion. Wir brauchen mehr solche Nerds irgendwie. Einmal darf ich sein, wie ich bin und dann und dann. Nein, was denn? Warum werde ich denn? Ihr wollt mich nicht verstehen, habe ich das Gefühl. Ich finde das doch gut. Genau, abschließend zu dieses Fantum. Zu Diablo 3 möchte ich auch nur sagen, wenn es auf Xbox kommt, spiele ich es auch. So. Niemals. Wir machen jetzt für alle Leute, die PCs haben, noch 2 Spiele. Mehr habe ich hier nicht stehen. Och ne, ja. PC-Spiele. Nein, aber danach ist auch gut. Danach ist auch gut. Danach gibt es ja auch nicht mehr. Was gab schon groß? Nee, also ich habe hier KOTOR und Roos. Ja. 2 Spiele, die auch für. Also Roos kommt auch für andere Systeme, aber wen kümmert's? Genau, KOTOR haben wir kurz angesprochen. Also, was soll ich sagen? Außer ich ignoriere das Trara, was um diesen Termin herum war, wo sie alle so taten, als ob die Typen, die das entwickeln, auch Krebs heilen können und man nur 1 Sekunde ungefähr mit denen verbringen darf in einem Raum, sonst stirbt man dann glücklich sein. Ja. So haben die wirklich das verpackt. Also es war so, ja, du kannst jetzt nicht kommen. Ich saß dann, muss man auch mal sagen, wir haben ja einen prallen Terminplan auf so einer Messe und ich saß 1,5 Stunden vor diesem Scheißzimmer. Und so ein Typ saß davor und drinnen, ich kam ja später rein, wäre noch Platz gewesen. Aber offensichtlich habe ich ihm nicht gezeigt, dass ich extremer Star Wars Nerd bin, weil sonst hätte er mich reingelassen. War wirklich so. Echt? Kein Scheiß, ja. Ich war den nicht Star Wars Nerd genug. Was? Ich wollte Stormtrooper-Verkleidung. Nee, ich wollte einfach nicht so, ich habe den Kinofilm nicht gesehen mit euch. Also diesen, da war ein extra vorbereiteter Film, habe ich ja eben erzählt. Den habe ich nicht gesehen. Ich spiele auch keine MMORPGs. Ich bin von Game One. Ich will das jetzt einfach sehen. Ja, musste warten und hier und dies. Und es war toll, wirklich, es war Hinhaltetaktik, weil die hatten Zeit. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen pisst. Aber leider ist das Spiel ja richtig gut. Also verdammt, wir haben sie nicht gegönnt. Ich werde es nicht anfassen. Nicht mal, ich werde es nicht mal in meiner Wohnung haben, das Spiel. Weil es ist halt ein MMORPG, ihr kennt das. Das frisst einem alles weg. Ja. Zeit, Geld, Leben, man darf da Leben, gar nicht erst Freunde, mit anfangen. Genau, man darf gar nicht anfangen. Aber für die schon im Arsch sind, für die Verlorenen unter uns. Willkommen bei GameOn.de. Ich habe einen Freund, der du hat... Du hast doch keine Freunde. Ja. Du hast Kollegen wie uns. So, ja komm, schon wieder der Norbert. Das ist ein Running Gag. Du bist doch mein Freund, ja klar. Sicher. Der Norbert schon wieder, oder wie? Ja, Norbert. Norboss. Norboss. Wie viele Namen? Ich kenne seinen anderen Namen nicht. So, aber haben Norboss, wir seinen Gamertag auch hier öffentlich gemacht? Ja. Bei WoW ist das ja kein Gamertag, sondern irgendwie, da ist es ein Shame-Attack. Okay, ich wollte die Geschichte erzählen. Attack. Also, Freund von mir hat Galaxies gespielt, meinte immer, WoW ist völliger Scheiß, hat dann Galaxies, war zu komplex, musst du dir vorstellen. Also, es war wirklich die Galaxies schwer, jetzt, oder was? Ja, war zu Galaxies damals, was der Vorgänger von KOTOR ist. Es war unglaublich schwer, Jedi zu werden. Natürlich will jeder Jedi werden und die haben es extra muss ja auch gemacht. Eine Herausforderung sein. Genau. Es muss eine Herausforderung sein. Die haben es eigentlich richtig gemacht. Dann kam WoW, hat sie alle von hinten getötet. Ja. Und dann war klar, okay, wir müssen jetzt alle was wie WoW machen. Dann haben sie Galaxies kaputt gepatcht. Dann ist derselbe Typ, der eben lange Galaxies-Fan war, ist dann zu WoW. Spielt da jetzt seit Jahren, hat sein Leben komplett irgendwo, weißt du, die Tonne. Mhm, ja. Und jetzt habe ich KOTOR gesehen und das ist perfekt genau das, was ihm gefallen wird. Ich wette, der wechselt. Und das ist der Einzige, den ich kenne, der so WoW und MMORPG spielt. Der wechselt jetzt von WoW wieder dahin, weil das ist simpel, aber es spielt in einer Welt, wo es komplex werden kann, weil es viele Jedis gibt. Es muss nicht so reduziert werden auf 1, 2, 3, 4 Jedis, weil es gibt eben viele in der alten Zeit. Die Kämpfe sind gut, Story war cool. Ich war überrascht, dass sogar in dem MMORPG, das habe ich so noch nie gesehen, die Dialoge schon fast filmisch waren. Das kann natürlich nur am Anfang gewesen sein, es war der Tutorial-Level, wie man das so kennt. Ja, ich glaube, wir hatten das, dass BioWare auch wirklich dann die Gespräche alle mit vertont hat. Kann mir schwer vorstellen, dass alle Gespräche vertont sind, aber wenn, bin ich beeindruckt, weil das ist natürlich eine Menge. Also, das ist die Star Wars-Filme sind für kleine Kinder. Okay, wir hören jetzt auch auf. Und deine Mutter. Ich will nur sagen, es wird kein Galaxies, es wird nicht überfrachtet, sondern die haben schon gelernt und es wird auch nicht so kaputt gepatcht wie Galaxies. Es wird wirklich sehr... Es ist ein neues Szenario, ein neues Setting, das man kennt, wenn man die RPGs gespielt hat für Xbox und so. Aber ansonsten ist es ja in diesem Setting neu und es ist nicht so wie Galaxies, es ist mehr wie WoW, sieht aber stylischer aus. aber ist auch grafisch jetzt nicht so das Highlight. Man kennt das ja, ja, es muss auf allen Rechnern laufen. Genau. Es ist ein MMORPG. Grafik ist doch nicht alles. Also Grafik ist da wirklich Nebensache. Also da sind die Perks viel wichtiger. Und genau, genau. Kann. Ich kenne die ganzen Wörter nicht. Und boosten, genau. Man kann seine böse Energie ey, du Looten-Ninja. Und ist dann noch stärker und so. Ja, ja. Looten-Ninja. Okay, wir hören jetzt auch. Okay, echt, genau. Man braucht auch BioWare auch wirklich nicht sauer sein, dass sie aus Kota jetzt ein MMORPG gemacht haben. Nein, natürlich nicht. Eben, es bietet sich an und jeder, der klassisch spielen will, kann auf dem PC dann Dragon Age dann spielen, wenn es dann draußen ist. Und das Teil, was ich leider verpasst habe, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, keine Zeit gehabt, Mass Effect 2, wenn es dann kommt. Habe ich leider auch verpasst. Ich habe auch nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Um vielleicht auch mal die Titel, falls ihr die vermisst, irgendwie. Also, wir haben noch einen für PC vorher. Ja, das weiß ich. Gut, dann machen wir den. So kriegt man ihn immer, den PC-Fanboy. Mit Roos. Da hab ich mich mit zu euch in die Präsentation mit reingeschlichen, weil ich das Interview danach gemacht habe mit dem Entwickler über Roos. Und ich gegen einen der Anspieler, der Leute, die da arbeiten, zocken musste. Mach das kurz, haben wir schon in der Hotelshow behandelt. In der die Hotelshow, natürlich, das Wichtigste. In der Form natürlich als non-RTS... Als Nicht-RTS-Spieler, als nicht unbedingt hier, also ich habe auch Antwoord und das ganze andere Zeug, was Ubisoft hat, jetzt nicht wirklich gespielt. Weil ich es nicht mag. So in der Form, deshalb will ich mich da vom Urteil auch her zurückhalten, weil ich fand es ganz schrecklich, aber da habe ich auch keine Ahnung. Da habe ich auch keine Ahnung von, das gebe ich auch offen zu. Sind ja auch ich keine persönlich sehr gut. Otto und Gregor aus der Hotelshow, da sind ja auch keine Lokomotiven rumgelaufen. Habe ich das echt gesagt? Das hast du gesagt. Ich nehme doch einen Schluck Cola. Oh ja, ich auch noch. Komm, wir stoßen mit der Cola an. Prost, Gregor. Lecker Cola. Ihnen. Ah, lecker Cola. Okay. Zuckerfrei. Es ist wie Panzergeneral. Oh, super. In Echtzeit. Das kann man sagen, weil man führt mehr Symbole über die Karte. So wirkt es, auch wenn es natürlich in Wirklichkeit, wenn man nah ranzoomt, Panzer sind. Aber man spielt ja eher aus dieser allgemeineren Sicht. Und da sind Symbole. Und es ist wie Panzergeneral in Echtzeit gegen jemanden. Das kann man sagen, wer die Vorgänger kennt, der weiß dann, also nicht die Vorgänger, die Ideale kennt, der weiß ungefähr, in welche Richtung es geht. Taktisch toll und für alle reichen Schweine da draußen, für alle Bonzensäcke, die so tun, als wären sie Hardcore-Gamer, eigentlich dürfen sie ihr ganzes Geld ausgeben wollen, die können sich ein Wacom kaufen. Also so ein großes, also so ein großes riesengroßes Tablet. Ja, ein Tablet. Touchscreen. Touchscreen-Tablet. So. Und auf dem kannst du spielen. Also wie ein riesen iPhone, auch mit denselben Befehlen, weißt du, Finger zusammen, dann Stylo. Geht man close rein und auseinander geht man raus. Cool. Ich habe so viel Kohle, ich glaube, ich werde es mir kaufen. Ja, wir alle haben das, aber der normale, unsere Zuschauer, der Pöbel. Nee, eben. Eigentlich sagen wir noch, wie es ist. Wir kriegen die ja geschenkt, ohne Scheiß. Yeah. Die kommen ja kistenweise an bei uns. Wir verschenken die ja mittlerweile an Freunde und Bekannte, weil wir gar nicht wissen, wohin das geht. Ich habe meine Couch rausgebaut. Und jetzt kurzer Schnitt zur Realität. Ich habe einige verbrannt. Ganz kurz, und jetzt ein Schnitt zur Realität. Wir waren auf der Messe und die wollten uns das Ding nicht mal anfassen lassen. Diese Ficker, Entschuldigung. Da war eine Tussi, die meinte, nee, ich kann euch das nicht anfassen lassen. Ich würde aber gerne, dann kann ich dich mal anfassen, Junge. Wir müssen erst nachfragen und dann mussten Entwickler kommen und dann waren wir aber so... Ja, die dürfen das anfassen. Das ist ja lächerlich. Was geht ab mit euch, haben wir gesagt. Und also dann haben die gesagt, ja, aber wir dürfen. Da haben wir gesagt, nee. Und dann war Simon hat dann auch gesagt, ja, komm, dann brauchen wir das nicht. Und er hat sich schon umgedreht und ich habe gesagt, ich würde gern. Und sie so, nee. Und dann kam irgendwann so ein PR-Sprecher, ja, dürfen wir eigentlich nicht? Und dann haben wir gesagt, ey, komm, einmal. Mit zwei Fingern kann ich umgehen, hat Simon Gott, gesagt. Und nee, dann durftest du gerade mal mit zwei Fingern was machen. Genau. Und dann standen plötzlich, als wir dann auch gesagt haben, ja gut, jetzt haben wir keinen Bock mehr, dann standen drei Entwickler hinter uns und haben gerade beredet, so, ja, und was passiert jetzt? Und, ja, das MTV, aber die gehen gleich wieder, weil ihr habt ja nichts machen lassen. Eben. Ja. Also das war... Aber trotzdem, ganz blöd gesagt, ein Satz zu diesem tollen Tablet-Vakuum-Ding und so weiter. Es funktioniert. Kostet höchstwahrscheinlich 4 Milliarden Euro. Habe ich? Ja, 95. Ist eine geile Spielerei, aber mein Gott, das ist so. Hoffentlich dürfen wir es mal testen. Hoffentlich dürfen wir mal uns gegenseitig in Roos beefen oder sowas. Mal gucken, was da passiert. Ja, aber für den normalen Otto-Normalverbraucher wird das Ding einfach nicht bezahlbar sein. Aber es gibt ja noch als normales Spiel und das funktioniert ja auch. Aber und ist auch toll, aber diese Special-Fähigkeit für PCs, die wird keiner benutzen. Und eben, aber wer weiß, also es gab ja auch, also jetzt... nochmal gerüchteweise, dass da von Apple ein tragbarer PC rauskommt, der komplett Touchscreen ist. Wenn das entsprechend sich dann durchsetzt, dass du so ein Laptop hast, der eben nur ein Touchscreen ist, dann ist es ja das ideale Ding zum Mitnehmen unterwegs. Das stimmt, also ganz, also die werden, also wie gesagt, da gibt es jetzt ja schon die ersten Studien zu diesen Tablets, zu diesen wirklich kompletten PCs. Ich sag ja nur, wir haben die ganze Zeit von einem 50 Zoll Ding gesprochen, deswegen so teuer. Thema beendet. Thema beendet. Das war es auch für den PC, glaube ich. Wenn ihr noch irgendwas wisst, nicht wirklich, aber ganz ehrlich, alles außer Diablo 3 und StarKraft 2, da brauchen die PC-Leute für 800 Jahre ungefähr nichts, plus KOTOR. Ja, aber die PC-Leute sind doch alle selbst schuld. Also, ihr habt euch mit WoW einfach eure eigenen Systeme kaputt gemacht. Das stimmt nicht. So ist es das doch stimmt natürlich. Nicht. Oh Gott, jetzt reden wir über PC. Okay, nein, wollen wir nicht. Aber all die Leute, die WoW spielen, die spielen nun mal nichts anderes mehr. Eben. Deswegen ist der PC im Arsch. Ja, doch, da ist schon was dran. Deswegen gibt es noch 5 gute Spiele. Es lohnt sich nur noch was zu entwickeln, wenn es ein MMORPG ist. Oder wie kannst oder du einfach deine Wort Nase Warcraft auf den Minus parken und sagen... Weißt du, Mudi, wir verschieben das Thema auf einen anderen Tag und wir beide setzen wir uns hin und machen... Ganz kurz, jetzt für die Zuschauer, wir machen ein PC versus Konsole-Podcast. Yes, Alter, und da bin ich am Start. Nein, dann hole ich, du kannst dich hier einfach nicht meine betrachten. Wahren Freunde, die wenigstens intelligent genug sind, um euch in die Schranken zu weisen. Wir können den Podcast auch nur dann aufnehmen, wenn wir den PC vorher konfiguriert haben. Und das ist so... Weil es immer die gleichen Frost gehen, weißt du? Weil sie immer nicht, stimmen. Überhaupt nicht geistig frei. Matrix Neo ist auch ein PC-User. Rafft das nun nicht. Ja, und guck, am Ende ist er gestorben. Ja. Spoilersau. Und hat damit die Welt gerettet. Zufall? Ja, das sagst du. Die Situation eskaliert. Okay, PC versus Konsole. andere Stelle, gleiche Zeit, irgendwann mal. So. Wir haben noch wenig zu Microsoft außer Natal gehabt, deswegen ich würde gerne Halo ODST einmal. Ja, kann ich ganz kurz vorschlagen, dass ihr ein anderes Thema vorzieht, weil ich pissen muss wie ein Brauereipferd. Mach es. Ich gehe mal kurz, ihr redet über was anderes und wenn ich zurückkomme, reden. Thema? Ja, was hast du denn da? Was also, hast du denn? Kennst du dich nicht aus? Pass auf, nein, redet über Forza 3, da schlafen mir persönlich die Füße ein, finde ich völlig langweilig. Wir reden jetzt über, ich würde vorschlagen, Genre-Mix, weil man hat schon gemerkt, dieses Jahr auf der GC waren sehr viele sehr geile Hacks. Ja, jetzt geh auch. Oh, das ist ja langweilig. Okay, tschüss. Gut. Ja. Dann lass okay. Nee, eigentlich super, ich komme gleich wieder. Würde ich jetzt vorschlagen, ja, du kommst, wir werden eh nicht so viel aufhören. Lass mir vorher erstmal rausgehen und sagen, okay, ist draußen Brutal Legend. Kurze Aufzählung. Genau. Dieses Jahr, kurz allgemein, Bayonetta, Brutal Legend, Dante's Inferno, God of War 3, alles Hack and Slays der absolute Top-Klasse. Ja, kann ich mal alles hier abhaken. Bayonetta haben wir gerade gesagt. Dann lass uns eine Short-Fassung machen. Bayonetta haben wir alle, glaube ich, gespielt bei Sega dieses Jahr. Tolles Spiel, Sega macht gute Spiele, es wird brutal, es wird zu brutal wird für Deutschland, aber es ist für alle Devil May Cry mögen und noch mehr Schwachsinn wollen. Ja, also so Schwachsinn ist genau Stil das her. Zeug. Ich weiß nicht, wie viele ihr davon gesehen habt. Ich habe nachher bei einem Interview noch eine Präsentation. Hallo, die hat Stöckelschuhe mit Knarren. Wir haben die ganze Knarren Zeit gezockt. Dran. Also, nee, ich meine, die hat an ihren Stöckelschuhen Waffen. Klar, das natürlich. Ich spreche die Story da nochmal an, die tatsächlich dort vorhanden ist. Gibt es eine? Es gibt eine Story mit dicken Cutscenes und ich sag euch, da merkt man sehr deutlich, dass es der Typ ist, der Devil May Cry gemacht hat, der Okami gemacht hat und einen gewissen Resident Evil Teil, über den wir hier nicht direkt sprechen dürfen. Darfst du nicht sagen? Zwar Ja, aber schon ein durchgeknallter Pansen, der Hideki Kamiya, und es wird genauso durchgeknallt innerhalb der Story, wie es im Spiel auch propagiert wurde. Ich sag, ein Satz zu Bayonetta, dann ist auch Feierabend. Vom Gameplay her, was mir im Gegensatz zu Devil May Cry 4 zum Beispiel gefällt, natürlich ist es abgehoben, aber die hat unglaublich viele Kombo-Möglichkeiten. Das ist sehr cool. Und das hat mir verdammt viel Spaß gemacht, weil es so abgehoben war, dass es halt keine Relevanz in der Theorie mehr hat, und ey, die Kombos, die ich da teilweise gemacht habe, die habe ich in keinem Hack'n'Slay bis dato gesehen. Eben. Und das hat mir also das Spaß war gemacht. Das Ding auch vom Setting her eben, dass du selten sowas Verrücktes gesehen hast wie bei Bayonetta. Und das braucht nun mal, glaube ich, ein Hack'n'Slay. Also einfach dieses Over the Top. Das ist das, was an God of War einen fasziniert hat. Dass du dieses übertriebene Riesen. Gut, also ganz kurz dazu, Devil May Cry konnte auch schon, also ne, 4 jetzt, der aktuelle Teil, da konntest du auch schon die ganze Zeit wechseln zwischen Schießen in der Luft, dann bist du doch noch länger in der Luft geblieben, hast da nochmal eine Kombo gemacht. Bayonetta treibt das echt nochmal Stufen drüber. Es funktioniert auch schon. Bitches. Bayonetta ist wieder da. Es funktioniert auch schon von der Idee her, weil dein Bruder zum Beispiel ist nicht so versiert mit Videospielen, interessiert sich nicht so oder sehr mit dafür, irgendwas, aber mag bestimmte Genres. Ja, aber das ist ja hier genau richtig. Genau. Ein Genre mag er sehr, und das sind diese Hack'n'Slay God of War Teile. Alle durchgespielt, auch Devil May Cry. Spielt er wie ein Blöder. Und er hat Bayonetta gesehen. Er wusste von vornherein nicht, was ist. Er sieht 10 Sekunden, meint, oh, das will ich spielen. Also es scheint ja schon diesen Nerv zu treffen, der bei all den Leuten ausgeprägt ist, die God of War 3 und Co. gerne spielen. God of War ist jetzt vielleicht der populistischste aller Titel, weil der trifft alle, aber es gibt ja auch so dieses Genre. Devil May Cry, sage ich mal, ist jetzt ein bisschen nicht Sparte, aber geht schon in die Richtung. Ja, und den Leuten gefällt doch Bayonetta. Das ist, meine ich. Abgespacete Asia-Japano-Shit. Spaten! Nee, Sparte! Spaten! Egal. Sparte! Ich bin ja, also. Bayonetta? Ja, Bayonetta. Ja. Ich finde, ähnlich wie dein Bruder, Budi, bin ich auch großer Fan von diesem Genre. Ich finde das unglaublich lustig. Ich spiele solche Spiele extrem gerne. Mhm. Ich hätte auch Bayonetta sehr gerne gesehen, hatte leider keine Zeit, mir das anzugucken. Aber ich freue mich auch sehr auf das Spiel. Das Einzige, was mir daran nicht gefällt, ist A, die Tussi trägt eine Brille. Frauen mit Brille finde ich unsexy. Und Und was auch schon jetzt nervt ein bisschen, ist diese typische Sega-Doodle-Musik, die das Spiel wieder hat. Also, ja, aber du weißt, die warum haben macht ja, das denn Sega? Ja, aber immer? Die haben ja ein Team dort, das sie mit einer Gitarre einschließen und bitte vergewaltig sie bitte ordentlich. Moment, 97,42 rausschneiden. Nein, also ich wollte in der Tat nur sagen, diesen Hack-and-Slay-Trend begrüße ich in der Tat sehr. Ich spiele sowas sehr gerne. Ich mag God of War, ist super. Bayonetta wird bestimmt auch toll. Aber mein persönlicher Favorit, auf den ihr bestimmt gleich auch noch kommen wolltet, ist ein bisschen Dantes Inferno. Ja, gut, aber ich wollte ganz kurz, ich will von Bayonetta weggehen, aber ich würde gerne, weil Dantes Inferno geht wiederum eher in eine God of War Richtung und ich würde jetzt gerne super. Brutal Legend. Ja, ich würde aber trotzdem jetzt, weil von total abgespaced kranke Japano-Scheiße auf total abgespacede Ami-Scheiße, Brutal Legend. Weil Brutal Legend ist auch ein Hack and Slay, hat halt einfach mal den Paten des Heavy Metal, den Sohn des Dio, Jack Black am Start, der wirklich komplett, und das war so Tim Schäfer, mit dem haben wir halt gesprochen, er meinte, so eine Jack coole Sau. Er hatte einfach richtig Bock. Sie haben gedacht, so, ja, vielleicht fragen wir ihn mal, vielleicht hat er Ideen, vielleicht können wir ein bisschen was mit ihm benutzen, und er ist komplett eingestiegen. Tim Schäfer ist die offiziell coolste Sau dieser Games Convention. Wir hatten so viel Spaß. Ohne Scheiß. Okay, fast das Geschmackssache. Jeder hat seine eigene Onanievorlage, aber ja, klar, dass du mit den Frisuren zu tun hast. Das wundert mich nicht im geringsten. Nee, das waren beides die Interviews, die wir bei EA gemacht haben. Einmal mit Tim Schäfer. Ich habe mich zusammen mit Kane von Command & Conquer hingesetzt und wir haben eine halbe Stunde darüber geredet, wie er von meiner Glatze inspiriert wurde, seinen Kopf zu rasieren, was ich auch schon mal sehr... Ah, übrigens ist ja ein PC-Titel, ne? Was, Command & Conquer? Ja, aber jetzt Command & Conquer 4. Ist relativ egal, aber hier... Hat aber keiner von uns gesehen, Brutal, oder? Brutal Legend, nee, Command & Conquer, gab's da was zu sehen? Es gab einen Trailer, den man auch im Netz hat. Und es gab eine Präsentation, aber das machen wir im Detail da bei... Da hätte ich mich ja echt für interessiert. Ich bin wirklich Command & Conquer Fan, verdammt. Ganz im Ernst, bei so vielen Präsentationen... Ja, das stimmt. Aber Brutal Legend wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Tim Schäfer auch... Geile Sau, super Sau. Ne? Ich habe ein Schlabberfoto mit dem auf einer Party gemacht. Das heißt, man schlabbert so von links nach rechts und macht dann ein Foto. Kein normaler Mensch will das mitmachen. Der war zum Glück so besoffen, dass er das so beim ersten Mal nur macht eins und sieht es und alle schlabbern außer ihm. Und er dann so, okay, I can do that better. Und dann alle haben nochmal eins gemacht. Und Alter, mir lief die Sabber von Tim Schäfer so einmal quer durchs Gesicht. Der hat ja auch einiges zum Schlabbern im Gesicht. Ich wollte gerade sagen, aber der Typ sieht aus. Also das ist der sehr cool, perfekt. Er hat sich aber später die Kamera ja auch selbst noch genommen und ist dann über die Party gezogen. Ja, ich würde in der Tat gerne mal die Fotos sehen, die er da noch großartig. Von den anderen Besoffenen gemacht hat. Kannst du auf seinem Twitter-Account, kann man die sehen? So, ich habe ihn extra geaddet, nicht auf Twitter, auf Facebook, ja, damit man, weil er hat da alle Fotos hochgeladen. So, lass uns aber Brutal Legend ganz kurz, ja, ich weiß, aber genau das zeigt halt auch, wie es macht Sinn, warum ein Tim Schäfer ein Spiel wie Brutal Legends macht. Weil Brutal Legends nimmt sich halt selber nicht so unbedingt ernst, aber versucht dabei halt unglaublich gut zu sein. Also, ne, Tim Schäfer kann echt Party machen, wir haben trotzdem ein cooles Interview mit ihm geführt, aber am Ende macht er Schlabberfotos mit Simon, was kein normaler Mensch macht. Und Brutal Legends, ey, ganz ehrlich, das ärgert mich, ich hab's nicht anspielen können, aber ich hab sehr lange hinter so einer blöden Blondine stehen müssen, aber ich hab ihr beim Spielen zugucken dürfen, sozusagen. Ja, sie hat scheiße gespielt, ist egal, aber das, was ich gesehen habe, geile Synchro, mein Gott, das ist Jack Black. Der könnte aber auch mal wieder Story, einen guten Film drehen, nette Cutscenes, relativ, und das muss ich aber auch sagen, relativ simple, sagen wir, Rätselmechanismen. Das sind ja keine wirklichen Rätsel. Gut, bei God of War hatte man immer dieses ganz typische, gehe dahin und drücke einen bestimmten Knopf, beziehungsweise schiebe diese Kiste auf diese Plattform. Und bei Jack Black ist es halt, motz deinen Wagen auf, hol die richtigen Motorstücke zusammen, damit du sozusagen mit deinem fetten Hot Rod irgendwie super. Das nächste Level einleitest. Ist doch voll geil. Rock'n'Roll! Aber ähnlich wie es bei God of War sehr atmosphärisch zusammengepackt wird, funktioniert es bei Brutal Legend auch. Kombiniert mit sehr, sehr geilen, wirklich cool synchronisierten, Originalfassung, Cutscenes, bin ich von einer ganz normalen Situation, die ich halt so gesehen habe, dann später zu der Hot Rod Action gegangen. Das heißt, du bist in so einem fetten Hot Rod, fährst da durch die Walachei, metzelst irgendwelche Skelette dabei nieder und kommst dann zu einem riesengroßen Endgegner. Kommst zu einem riesengroßen Endgegner und den machst du halt platt, indem du mit dem Hot Rod drumherum fährst, zwischendurch immer wieder Jack-Rack-Sprüche. Ich habe leider keinen parat, das ärgert mich richtig. Aber trotzdem, es war... Ey, es wird ein netter Titel. Ich hoffe nur, dass er nicht zu kindisch ist, weil das kann ich halt nicht. Ja, nee, ich glaube, er wird so ein bisschen wie also vom Ton her wie Psychonauts. Ja, nicht, genau das. Nicht bierernst, immer mit so einem gewissen Augenzwinkern, aber was du gerade gesagt hast, man merkt, dass er die Sache an sich sehr ernst nimmt. Also der will wirklich ein cooles Spiel. Das soll, primär soll es einfach Spaß machen. Die eben Spiele, die Tim Schäfer macht, der überlegt sich nicht, was könnte sich gut verkaufen, was passt gerade im Trend, der überlegt sich, ey, was würde ich gern selber zocken, was wäre denn mal ein cooles Spiel. Eben. Und jetzt haben wir Brutal Legend, ich freue mich extrem drauf, ich gönne ihm echt jeden Erfolg. Dass es ein großer, großer Erfolg wird. Und also, ich persönlich, ich werde es mir, ich glaube, gleich als nächstes hier nach dem Podcast vorbestellen, ja, ich glaub, das weil ich sofort haben will. Ich glaube, das werden wir eh alle hier machen und ich meine, genau das, was du angesprochen hast, Rudi, die Sache ist eben, wenn Tim Schäfer Spiele macht, natürlich alles, was er Day of the Tentacle, Psychonauts und so weiter. Psychonauts ist jetzt nicht das beste Jump'n'Run, wenn du das auf Gameplay runterbrichst, da ist es auch sehr egal, weil es einfach der Stil und der Look und die Ideen sind, die drin stecken. Anderes Thema. Kein anderes Spiel, was in den Köpfen... Nee, ganz genau, die Ideen. Der Leute spielt, die Idee ist schon absolut so gut. Geil. Und die Charaktere sind sofort liebenswert. Nach nur 5 Minuten sehen, ich weiß nicht, der Mann ist einfach, strahlt Humor aus. Ich kann es mir nicht erklären. Der ist gut für sowas. Genau wie Jack Black. Perfekt. Die Kombination ist eigentlich genial. Ja, das ist so Heavy Metal, Tim Schäfer und Jack Black ist wirklich eigentlich der Hammer. Sie sehen sich auch ein bisschen ähnlich. Da würde ich, Entschuldige, Gregor, das war die Sache, die ich dem Schäfer noch gefragt habe. Und Heavy Metal ist, was hat er gesagt? Es ist schon so das Bindeglied zwischen allem. Genau. Sie ist überall. Er sagt wirklich, Heavy Metal ist der Grund, warum er das Spiel macht. Es ist der Grund, warum Jack Black da ist. Der Grund, warum die beiden zusammenarbeiten können. Ist der Grund, warum er tierisch Spaß daran hatte. Weil es ist alles Heavy Metal. Höre ich ein Halleluja? Halleluja. So sieht's aus. So, voll geil. Ohne Scheiß. Wir werden Brutal Legend übrigens auch in der Sendung Nummer 103 haben, die nächsten Mittwoch ausgestrahlt wird. Dann nochmal mit. Die werde ich mir angucken. Die ausgerechnet. Ja? Ja, genau die. Ja, ausnahmsweise mal. Sendung. Also müssen wir sehen, ob wir mit dem Interview dann das auch dementsprechend verbraten und hochstellen, weil wir haben ja eine Plattform dafür, zum Glück. Wie hieß die noch gleich? GameOne.de. Richtig. Ja. Surf mal drauf, Simon, das ist ganz interessant. Ja, mach ich gleich mit meinem iPhone. Ja, mit dem aber so, wie gesagt, Brutal Legend, ein Spiel, in dem du auf Ozzy Osbourne und Lemmy Kilmister triffst, kann nicht schlecht sein. Wahre Worte und die letzten hoffentlich. Genau. God of War 3. Ja, aha. Ich glaube, wir müssen ohnehin, wir werden eh nicht durchkommen. Nee, werden wir eh nicht, aber lass uns doch ganz wir kurz... Wir machen eine Hälfte noch jetzt, also so ein bisschen, wir machen auf jeden Fall noch einen zweiten Teil. Ich glaube auch, also ihr müsst wissen, liebe Zuhörer und Zuschauer, während wir hier sitzen und reden, manifestiert sich so langsam, dass diese Sendung noch viel, viel länger, dieser Podcast viel länger wird, als wir gedacht haben. Eben. Deswegen denke ich, sollten wir unseren großen Messerückblick in der Tat in zwei Teile aufteilen, wir können das gerne spontan entscheiden. Ich würde auch fast schon sagen, lass uns das in zwei Teile machen. Ich hoffe, ihr habt noch Interesse an unseren Messeeindrücken, wenn der zweite Teil erst zweieinhalb Wochen danach kommt. Wir haben noch gar nicht über die Messe Babes gesprochen. Wir nehmen den am Montag auf und dann ist der am Mittwoch fertig. Sag ich jetzt einfach so, vielleicht nicht. Nee. Du kümmerst dich doch um nichts, nee, du Arsch. Ich hoffe, ich mache nur den Druck. Ja, ich hoffe es mal. Ich muss es aufnehmen und schneiden dann. Nein, dementsprechend. Also okay. Ich würde es gerne machen. Dann sagen wir mal, wir machen nochmal jetzt ein Spiel zum Abschluss. Dann beenden wir den ersten Teil. Na gut, zwei, weil wir immer noch beim Thema sind. Dann ist Inferno, God of War, dann ist fertig. Okay, das passt ja auch thematisch. Okay, gut, wir beenden den Block jetzt hier um die Hack and Slays. Dann machen wir Schluss und dann folgen wir nächstes Mal mit dem Rest vom Fest, was wir sonst noch hatten, plus nochmal ein paar lustige Geschichten würde ich gerne nochmal dann haben von der GC. Genau, bevor wir jetzt mit God of War 3 weitermachen, lese ich einfach mal vor, was wir noch haben. Wir haben PSP Go, wir haben die neue PS3, Uncharted 2, Tekken 6, Red Dead Redemption. Das erste Mal, was zu sehen gab. Wir haben sogar was von GTA Legend of Gay Tony gesehen, dürfen aber nicht überreden. Was? Das gibt's dann also nicht. Erzähl's mir nachher, ich mach die Mikros aus. Auch nachher vielleicht. Und alle wissen ganz genau, sobald die Mikros aus sind, reden wir darüber. Ich kann dir nur sagen, dein Chef ist Gay Tony, du selbst bist nicht Gay Tony. Stopp. Was denn? Wir werden verbrannt. Doch, okay, dein Fuß brennt schon. Oh Gott, das sind diese, unser guter Freund Jochen Färber ist schon Liebe an deinem Zuhörer, Bein und knabbert dran. Dieses lange Piepsgeräusch, was ihr gerade gehört habt, diese 15 Sekunden, in denen hat Simon erzählt, worum es in dem Add-on The Ballad of Gay Tony geht. Nein, gesagt wurde, dass das nicht soll. Ja, das weiß man aber schon seit GTA 4, wer Gay Tony ist, weil er dort eine Nebenfigur ist. Ja, aber man spielt ihn nicht. Du hast es schon wieder gemacht. Nee, das weiß man auch. Dieses zweite Piepsgeräusch, was ihr gerade schon wieder gehört habt. Nein, das weiß man auch. Das ist auch schon bekannt. Okay, gut, dann habe ich ja nichts und gesagt. Und danke, dass du mir das Bild in den Kopf gepflanzt hast von Quambusch als Gay Tony. Hab ich gar nicht. Du hast gesagt, dein Chef ist Gay Tony. Ja. Egal. Dein Chef ist vielleicht Gay Tony. Ich lese weiter. Red Dead Redemption, Alien vs. Predator, Lost Planet 2, Alan Wake. Wir haben es gesehen, wir sind beeindruckt. Mehr dazu. Mal Forza 3. Da lüge ich eigentlich, das hat keiner von uns gesehen. Aber es interessiert auch keinen. Also außer Trant, den wird es wahrscheinlich. Ja, vielleicht sind wir Trant dazu und ich fand den ersten Teil ja. Aber er hat es noch nicht gesehen. Ja, aber der sagt so, Halo finde ich gut. Halo 3 ODST mit Nathan Fillion aus Firefly als einer der Hauptcharaktere, der sogar so aussieht wie der Typ. Absolut. Ja, ich möchte nicht heute beim nächsten Mal, ich möchte über Halo 3 ODST reden, weil ich es geil fand. Borderlands, eine mega Überraschung für uns alle. Sowas wie fette Diablo Sache, mit fette Sache. Call of Duty 4, da konnte ich ganz genau, ich kann es immer wieder gerne sagen, 1:47 habe ich vom Spiel eine gesehen. 1:47. Ich weiß es deshalb so genau, weil die ganze Mission so lang ging. Und Avatar und noch mehr, was die anderen auf ihren Zetteln haben. Genau, meine wir Fresse. Haben wir noch. Lost Planet 2, Tatsunoko vs. Capcom, Pro Evolution Soccer 2 und so weiter. Rudi hat nur die Langweiler-Themen aufgeschrieben. Pro Evolution Soccer. Nein, wir wollen noch. Bügeln 3D. Okay, wir packen. Wir sind packen, zu laut. Ja. Wir packen noch dazu Final Fantasy 13, 14 und Fable 3, was ich auch noch da habe. Nee, tun wir nicht. Ich schneide euch einfach raus und pack's rein. Du Hinterhältiger. Wir dir auch was raus und pack's irgendwo rein. Liebe Zuschauer und liebe Runde hier, wir starten weiter. Wir kommen zum letzten Thema für heute. Gerade sagen. Und dann ist Inferno nämlich, ziehe ich God of War 3 vor, weil God of War kennt schon jeder und dann ist Inferno, das hat man ja immer wieder mitbekommen. Abgespacedes, geiles Design. Ganz im Ernst. God of War fand ich ja auch schon mal geil, sah alles geil aus, aber Dantes Inferno geht in irgendeine sehr biedere, gotische, abgespacede Designrichtung, die mir wesentlich besser gefällt als bei God of War. Also das muss ich auch wirklich sagen, das, was ich gesehen habe, das Gegnerdesign, gerade das Boss-Design, ey, das ist so abgefahren geil. Würdest du, Budi, denn sagen, dass God of War jetzt langsam mit dem dritten Teil an so einem Punkt ist, an dem man sagen kann, es ist ein super Spiel, es macht Spaß, sieht gut aus, aber an dem man einfach nicht mehr diesen, boah, Alter, sowas habe genau ich ja noch nie es. Gesehen. Exakt, Effekt das hat. War mein Eindruck bei God of War 3. Meiner genau nämlich das. Auch. Genau. Ja, aber das ist halt das Problem, der dritte Teil von God of War. Ich meine, Kratos kennt man jetzt, da will man jetzt das Ende haben. Spielerisch werden die jetzt nicht mehr komplett das neue Rad neu erfinden können. Auch das Setting nicht. Gut, okay, das Ding kommt jetzt auf die PS3 raus, aber auch das, was wir gesehen haben, war grafisch jetzt nicht so die Wunderwelt. Durften sie auch nicht machen. Es sah geil aus, aber es beeindruckt einen nicht mehr, weil man schon so viel gesehen hat. Genau, das ist eine griechische Welt. Auf anderen weiß, wie also das Einzige, und das wird passieren höchstwahrscheinlich, und hoffe ich auf jeden Fall, dass bei God of War sozusagen das Setting, also dass die Gegner und das Level-Design nochmal Geht die Story ja schon hin. Das mit wird nochmal richtig Titanen und werden. So. Ja, genau das meine ich damit. Aber trotzdem, die ersten wirklichen Ingame-Bilder zu sehen von Dantes Inferno nach den paar Trailern, die man bis dato halt gesehen hat. Und wirklich, wie gesagt, auch da stand ich nur hinter einer Frau. Es waren immer lustigerweise immer Frauen, die es gespielt haben. Budi steht immer hinter Frauen. Echt wirklich. Zufall? Ja, aber Dantes Inferno auf jeden Fall, also das Setting neu, fand ich auch sehr cool, wo ich es gesehen habe. Und einerseits, es sind die Dead Space Leute, die es machen. Und Dead Space ist das fucking beste Spiel des letzten Jahres. Ja, also ey, man also... Eines der besten, auf jeden Fall. Es auf ist jeden das Fall. Beste des Nein, also wirklich, Jahres also das, was ich da gesehen habe, ganz blöd gesagt, ich habe jetzt, man kann entscheiden, ob man jetzt ähnlich wie bei Bioshock sozusagen, ob man böse sein will oder gut sein will. Das wirkt sich auf die Charaktereigenschaften, auf die Fähigkeiten aus. Aber fernab davon ist es ein Hack'n'Slay. Du hast geile Kombo-Möglichkeiten. Du hast natürlich, ähnlich wie es bei God of War ist, Quicktime-Events, die das Ganze halt sozusagen in eine bestimmte Geschwindigkeit drücken, je nachdem, was passiert. Aber trotzdem, das Character-Design, Alter, das war so fett, das sah so gut aus, das war wirklich abgefahren, was dem Dante da unten passiert, in Anführungsstrichen. Abgefahren ist ein wichtiges Stichwort, ich würde sogar weitergehen und sagen, abgefuckt. Ja. Und das ist natürlich, da, das ist so ein Schlüsselreiz, auf den springe ich immer sofort an, Hauptsache abgefuckt, finde ich gut. Nee, aber also ich weiß genau, was du meinst, also das war nämlich genau das Phänomen, was ich auch hatte, als ich God of War gesehen habe, das war alles super, ich fand die Grafik gut, da gab es nichts dran zu rütteln, wir werden es alle kaufen, wir werden es alle spielen und auch alle gut finden. Aber es hat jetzt nicht mehr diesen Effekt, dass ich mit aufgerissenen Augen und offenem Mund da stehe und 10 Sekunden nicht weiß, was ich sagen soll, weil ich das noch nie gesehen habe. Genau. Das kann, ich finde das auch nicht so schlimm, das kann God of War nicht mehr, was irgendwie aber auch nur logisch und konsequent ist, weil es einfach nur mal ganz banal, das ist einfach der dritte Teil und die werden einen Teufel tun und da jetzt irgendwie die komplette Serie neu erfinden. Warum sollten sie auch? Es funktioniert ja sehr gut. Deswegen gehen sie im positiven Sinne, ich meine es überhaupt nicht böse, deswegen gehen sie auf Nummer sicher, machen genau das, was von ihnen erwartet wird, was auch alle haben wollen, aber eben auch nicht mehr. Und ich glaube, dass das wurde jetzt spätestens seit dieser Präsentation auch jedem klar. Also ich hab mit ein paar Leuten gesprochen und ich habe jetzt von keinem gehört, dass irgendjemand von God of War so übermäßig begeistert war. Nee. Dass er das Spiel jetzt speziell als den besten Titel der ganzen Messe zum Beispiel sehen würde. Dafür ist einfach, du hast keinen Überraschungseffekt mehr, das haut dich nicht um. Dagegen Dantes Inferno, das ist halt, die gehen schon in eine andere Richtung. Die trauen sich ein bisschen mehr, die gehen halt diese abgefuckte Schiene verfolgen die eher, was ich halt auch gut finde. Aber sie haben auch eine andere Grundlage, muss man halt auch dazu sagen. Während Kratos halt der Badass griechischen Mythologie und so weiter und so fort halt angeht, also ey, unser Grieche Gregor, griechische Mythologie. Ah, wie also in der Schule einfach, damals. Es ist einfach, also okay, also lustigerweise, die beiden Titel koppeln sich ja in vielerlei Hinsicht irgendwie, aber trotzdem, Dantes Inferno hat einfach andere Grundlagen und deswegen auch andere Möglichkeiten, das komplette Design so zu ändern. Und wie gesagt, auch durch die Möglichkeit, ich persönlich finde es ein gutes Ding, dass du halt sozusagen selber entscheiden kannst in Key-Moments bei Bossen und so weiter und so fort. Willst du sozusagen einen guten Weg wählen oder willst du den, sagen wir, harten Badass-Motherfucker-Weg wählen? Natürlich willst du den Badass-Motherfucker-Weg wählen. Fall. So, aber trotzdem, das finde ich halt einfach nur fernab von dem gesamten Setting und von, ne, finde ich einfach eine sinnvolle Art und Weise, wie damit umzugehen. Aber in Kratos, natürlich darf er das nicht. Kratos darf nicht nett sein. Kratos muss. Aber er ist schon gefangen in seiner einen natürlich. Eigenen. Gut, aber das wird anders verraten. Also eindimensional. Was genau. Cool ist, was aber, schön ja, ist. Eben. Die Story ist gut, aber. Genau. Also ganz im Ernst, zum Beispiel. Man sieht in der Messedemo, die man spielen konnte, läuft man, es ist Feuer in irgendeinem Haus, man läuft so am Rand des Hauses rum, weißt du, auf der Brüstung und irgendein Typ klettert aus dem Fenster und du weißt sofort, ja klar, der ist mir jetzt im Weg. Logisch. Weg. Und weißt du, was passiert? Bam, gegen die Wand und runter. Eben. Das war im ersten Teil saulustig, im zweiten immer noch cool und im dritten kennt man es. Ist es berechenbar? Ja, Kratos ist halt Opfer seines eigenen Erfolges geworden, wenn man so will. Man weiß, was kommt, man kennt ihn. Warum soll er sich auch ändern? Er ist ja immer noch derselbe Typ. Es sind zu viele Spiele rausgekommen mit demselben Setting, vielleicht. Auch die PSP-Varianten, man hat sich gespielt. Ja, also außerdem, also was ich persönlich... Aber es ist ein geiles Spiel, wie du auf sagst, jeden Fall ein geiles Spiel. Absolut, ich befürchte nur ein bisschen bei God of War 3, was auch vielleicht ein kleines Problem wird, ähnlich wie bei God of War 2, da war es mir auch schon ein bisschen zu viel. Also du hast, bei God of War 2 haben die wirklich alle 10 Minuten kam so eine neue Figur aus der Mythologie und die gaben sich so gegenseitig Klinke in die Hand. Das war ein bisschen, also da haben sie für mich persönlich anderthalb Schippen zu viel draufgepackt und dadurch hat sich das für mich auch, na, ich will nicht sagen abgenutzt, aber ich glaube, ich habe eine relativ klare Vorstellung davon, was mich bei God of War 3 erwartet. Ja. Und ich denke auch nicht, dass ich jetzt wirklich überrascht werde von irgendwas. Gut, nee, das wahrscheinlich nicht. Wobei, aber bei Dantes Inferno bin ich noch sehr gespannt, was da alles kommt. Ja, eben, ja gut, aber das ist ja einfach eine andere Welt. Ja, klar, natürlich. Es ist eine andere Welt, die da aufgemacht wird. Teil einer Trilogie. Das meine genau, ich genau. Geschichte ab, dass man erwartet einfach was und das soll kommen. Genau, die Rechnung, die Logik will gar nichts anderes zulassen. So. Dass God of War 3 höchstwahrscheinlich wieder ein Badass-Titel wird, das bezweifelt ja keiner von uns. Eben. Aber wie gesagt, im Direktvergleich hat Dantes Inferno wesentlich krasseren und auch logischeren, besseren Eindruck hinterlassen. Und ich finde auch, also, dass sie als Hintergrundgeschichte für das Spiel diese literarische Vorgabe der göttlichen Komödie von Dante Alighieri genommen haben. Das ist, also ich meine, da habe ich auch schon ein paar auf Spiegel so Berichte gelesen. Ach, guck mal, wie lustig. Jetzt probieren Games Designer irgendwie ein Werk aus der Weltliteratur zu nehmen und machen einen Action-Titel draus. So ein bisschen wie so dumme Kinder. Lass die mal spielen. Aber ey, warum nicht? Ganz im Ernst. Ist doch scheiße. Warum nicht? Genau, ja, genau, ist doch scheiße. Lass uns doch ein Werk aus der Literatur nehmen und da einfach Bilder, ein cooles Action-Spiel draus machen. Es ist künstlerische Freiheit. Das ist doch geil. Ganz ehrlich, was ich da gesehen habe, welche Settings ich da gesehen habe, was für Hintergründe ich da gesehen habe, da spiele ich wieder auf das Design hin, weil das ist eigentlich, ich habe nicht selber gespielt, deswegen kann ich darüber auch kein weiteres Urteil geben, aber das, was ich gesehen habe, das ist so flashig gewesen. Ja, geil, ey. Das war einfach so flashig, das zu sehen, was sich die Macher, für Bilder ausgedacht haben, einer virtuellen, einer steuerbaren Welt sozusagen, aufgrund dieses literarischen Meisterwerks. Und das können die ganzen, Doktoren, Wissenschaftler, Professoren, keine Ahnung was, wie noch belächeln. Das wird Eindruck hinterlassen. Eben. So. Und ich finde, das ist jetzt schon gesetzt, weil ey, das sieht so. Und es ist eine weitaus größere Leistung, wenn irgendein Entwicklerteam in Amerika, was ja nur blöde Computerspiele macht, aber wenn die daraus was völlig eigenes Neues kreieren, als die 500. Doktorarbeit, die halt die göttliche Komödie analysiert, so weißt du, wie da klopft sich jeder Professor auf die Schulter, wie intelligent und hochgeistig das ist, aber andere machen da ein cooles Spiel raus, was sich 20 Millionen Mal verkaufen wird, was wir alle spielen werden und im 500. Podcast drüber reden werden, wie geil das Spiel eigentlich geworden ist. Das musst du erstmal bringen, also finde ich geil. Ja, ich finde es auch, ich finde es schön, es ist eine gewisse Art von Kultur, auch wenn man da drüber lacht. So, es bringt die alten Geschichten in neuer Form an die Jugend. Ja. Und nichts anderes ist Fortschritt und Evolution. Das ist so, nichts anderes. Hab doch einen offenen Geist. Ja, genau. Nimm doch wie was, bedien Leute, dich doch aus anderen Quellen mal. Das ist doch, warum nicht? Gutes Beispiel, irgendwann gab es mal für PS2, gab es Shadow of Memories. Das war ein Spiel, was war basierend auf Faust. Ja. Und ich habe das gespielt und dachte mir irgendwie, also man hat schon gemerkt, das ist jetzt nicht die Story von Faust. Ja klar, aber inspiriert. Aber man hat schon gedacht, geil, irgendwie cool, irgendwie originell. Und ich habe wirklich Interesse bekommen, das zu lesen und habe auch angefangen zu lesen. Ich habe damit aufgehört, aber das ist eine andere Geschichte. Da waren andere Bücher. Der Worte sind genug gewechselt. Nein, aber Leute wie mich kann man tatsächlich mit sowas zu Kultur bringen. Und das ist ja ein Fortschritt. Eine ganz neue Welt für dich. Eine ganz neue Welt für mich, ja. Ist eben, genau das. Übrigens, Shadow of Memories, PSP Remake dieses Jahr noch. Echt? Eventuell auch in Europa. Mach ich also, für Game One. Ja, machen wir nicht beide. Nicht du. Nein, doch, wenn du da nicht, ich hab's nicht zuletzt sogar noch mal gespielt, du alter Sack. Ich! Ist ja auch egal. Ich schneid dich raus. Auf jeden Fall, wir alle freuen uns. Ich schneid dich raus. Ja, genau. Macht der Schere. Das ist deine Antwort auf alles, Gregor. Einfach rausschneiden. Nein, meine Antwort ist deine Mutter. Ja, stimmt. Und jetzt, da das Niveau so weit gegangen ist, von literarischen Welten macht, ey, weißt du, das ist so traurig, wie schnell das geht. Naja, aber jetzt haben wir ja auch lang und breit über God of War. Wir sind doch erst bei 118 Inferno geredet. Genau. Dann hast du noch. Genau, deshalb lass uns anderthalb Minuten, schnell. Lass uns Richtung Ende hier hinkommen. Ich hatte am Anfang nochmal angekündigt, dass ich etwas zum Podcast selber sagen will, aber das verschiebe ich auf Teil 2 jetzt. Kommen, offensichtlich. Der wird kommen, jetzt müssen wir es Montag machen, das geht ja jetzt nicht anders. Nein, vielleicht auch Dienstag. Wir müssen ja noch über Halo 3 ODST reden. Ja, wir haben wirklich noch eine Menge Spiele und... Ja, das stimmt. Das haben sie auch verdient. Noch 70 Sekunden. Genau, ich klingel euch nachher aus dem Bett und dann machen wir das einfach. Passt das schon. Ich würde jetzt sagen, wir stoßen gleich nochmal an mit einer Runde. Ich will nicht von Gregor aus dem Bett geklingelt werden. Nur eine Minute. Ja. So. Kann ich auch deine Mutter Bescheid sagen. Wenn du mit ihm im selben Bett schläfst, ist ja einfach. Ja, dann schubse ich dich einfach. Vielleicht will er das. Ich will auch nicht länger mit Gregor in einem Bett schlafen. Ich habe es probiert und ich muss euch sagen... Es ist nicht so... Hört sich besser an, als es ist. Es ist nicht so geil, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Ist das ein Kissen zwischen meinen Beinen? Nein. Hör auf, 40 Sekunden. So, Gregor, mach jetzt nochmal die Abmoderation. Okay. Gregor als Podcast-Meister macht jetzt mal die coole Abmoderation. Und ab jetzt. Achtung, nein, Moment, noch 5 Sekunden. Er hat jetzt noch 30 Sekunden. Nur noch jetzt. Also, danke fürs Zuhören des ersten Teiles unseres großen E3, hätte ich fast gesagt, GC Roundups dieses Jahr. Wir kommen wieder in ein paar Tagen und deshalb, ich bin der Gregor. Noch 20 Sekunden. Oh, wie billig. Nee, ohne Scheiß, dafür bezahle ich dich nicht. 15. Jetzt weiter. Ich bin der Gregor, er ist der Simon, du bist der Wolf. Ich bin in Wahrheit auch Gregor mit einer anderen Stimme. Ich bin der coole Gregor. Vielen Dank fürs Zuhören. Nein, wir haben noch 5 Sekunden. Ja, ach so. 5 Sekunden noch. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Pingapo, Mexiko. Tschüss.